Die Ära Adenauer von Dominik Geppert. Ein Hörbuch der WBG, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, gesprochen von Michael Hamitner. Die Bundesrepublik war ein Kind des Kalten Krieges. Ihm verdankte sie ihre Entstehung 1949, als der Ost-West-Konflikt seinem ersten Höhepunkt zustrebte. Erstaunliches wirtschaftliches Wachstum, die Etablierung einer parlamentarischen Demokratie, die Anfänge einer zivilen Kultur und der Ausgleich mit den westeuropäischen Nachbarn prägten in den 50er und frühen 60er Jahren die westdeutsche Geschichte. Was in Westdeutschland in der Ära Adenauer politisch machbar und gesellschaftlich akzeptabel war, was öffentlich gesagt werden konnte und was mit Denkverboten belegt war, hing ebenso von der weltpolitischen Konstellation ab wie von überkommenen deutschen Traditionen und Mentalitäten. Im Sommer 1945 vereinbarten die Alliierten auf der Potsdamer Konferenz eine Aufteilung Deutschlands in 4 Besatzungszonen. Der eigentliche Bruch verlief jedoch zwischen den 3 Westmächten und der Sowjetunion. Im September 1945 führte die sowjetische Militäradministration in Deutschland mit Hilfe der deutschen Kommunistischen Partei in ihrer eigenen Zone eine Bodenreform durch, die allen Großgrundbesitz über 100 Hektar entschädigungslos enteignete. Es folgten der Aufbau einer bewaffneten Volkspolizei, die Verstaatlichung der Schwer- und Schlüsselindustrien, eine Schulreform zur Brechung des bürgerlichen Bildungsprivilegs, schließlich im April 1946 die Zwangsfusionierung der KPD mit der SPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Diese Entwicklung erschien den USA und Großbritannien umso bedrohlicher, als sie zum Verhalten der Sowjetunion in Ost- und Südosteuropa zu passen schien. Am 1. Januar 1947 trat die B-Zone, die Keimzelle der späteren Bundesrepublik, ins Leben. In seiner programmatischen Rede im September 1946 legte der US-Außenminister James F. Barnes dar, welche Implikationen die Gründung der B-Zone mit sich brachte. Die baldige Bildung einer vorläufigen deutschen Regierung und den Aufbau der notwendigen deutschen Zentralverwaltungskörper. Das Scheitern der Zusammenarbeit der Weltkriegsalliierten in Deutschland verdeutlichte, dass die Spannungen zwischen der Sowjetunion und den Westmächten eine neue Qualität erreicht hatten. An die Stelle des latenten Konflikts trat die offene Konfrontation. Das traditionelle europäische Staatensystem war im Zweiten Weltkrieg untergegangen und wurde durch die Konstellation zweier antagonistischer Blöcke in Ost und West ersetzt. Im März 1947 verkündete Präsident Truman vor dem US-Kongress, die weltpolitische Landschaft sei in 2 Lager aufgeteilt, in die freie Welt und die totalitäre Welt. Jede Nation müsse wählen, zu welchem Lager sie gehören wolle, lautete seine als Truman-Doktrin bekannt gewordene Botschaft. 6 Monate später teilte Andrei Stanow, ein Vertrauter Stalins, die Welt ebenfalls in 2 antagonistische Lager ein. Das imperialistische unter Führung der USA und das antiimperialistische der sozialistischen Staaten. Die US-Regierung entschloss sich, den Wiederaufbau Europas durch amerikanische Hilfsmaßnahmen zu unterstützen und voranzutreiben. Das wichtigste Mittel, mit dessen Hilfe die USA diesen Auflösungserscheinungen entgegenarbeiten wollten, war der Marshallplan. Er trug dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen den Staaten Westeuropas zu stärken und die Anfänge der westeuropäischen Integration zu beschleunigen. Die Amerikaner hatten Wert darauf gelegt, ihre Wirtschaftshilfe nicht jedem Land einzeln zu gewähren. Vielmehr forderten sie als europäische Vorleistung die Einigung auf ein gemeinsames Wirtschaftsprogramm sowie das fortgesetzte Bemühen um wirtschaftspolitische Kooperation. In Bezug auf die Entwicklung in Deutschland gingen die Amerikaner davon aus, dass wirtschaftliche Hilfe nicht genüge, um den ökonomischen Wiederaufbau der deutschen Westzonen zu erreichen. Ebenso wichtig war ihrer Meinung nach eine Währungsreform als flankierende Maßnahme. Gegen sowjetischen Widerstand fochten sie die Reform im Juni 1948 durch und ersetzten in den Westzonen die Reichsmark durch ein neues Zahlungsmittel, die D-Mark. Moskau reagierte, indem es seinerseits eine Währungsreform für die sowjetische Besatzungszone und ganz Berlin anordnete. Nachdem Verhandlungen der vier Mächte über eine gemeinsame Währung in Berlin, die sogenannte Bärenmark, gescheitert waren, führten die Westalliierten die D-Mark auch in Berlin ein. Dies veranlasste die Sowjetunion im Juni 1948, den Westteil Berlins von der Außenwelt abzuschnüren. Ab dem 21. Juni blockierte sie alle Eisenbahn-, Straßen- und Schiffsverbindungen zwischen Berlin und den Westzonen. Die Stromversorgung wurde ebenfalls gekappt. Nur die Luftverkehrswege blieben unangetastet. Die USA und Großbritannien sollten gezwungen werden, zu den Potsdamer Vereinbarungen über eine gemeinsame Vier-Mächte-Verantwortung für ganz Deutschland zurückzukehren. Sollte sich dies als nicht durchsetzbar erweisen, wollte man den Westen wenigstens zwingen, West-Berlin aufzugeben. Die Amerikaner, für die nicht nur ihre Rechte in Berlin, sondern auch ihre Glaubwürdigkeit in Deutschland und Europa auf dem Spiel standen, erwogen zwei verschiedene Reaktionen auf die sowjetische Herausforderung. Man entwickelte ein Konzept, dem zufolge die UdSSR und der Westen einen beiderseitigen Truppenabzug aus Deutschland vereinbaren und die Wiederherstellung eines unabhängigen gesamtdeutschen Staates aushandeln sollten. Eine entgegengesetzte Position vertrat General Clay, der davor warnte, in Berlin Nachgiebigkeit zu zeigen. Statt einer Neutralisierung Deutschlands befürwortete Klee ein Festhalten an den Weststaatsplänen und eine Versorgung der Stadt über eine Luftbrücke. Eine Position, mit der er sich schließlich bei Präsident Truman durchsetzte. Fast ein Jahr lang, vom Juni 1948 bis zum Mai 1949, hing das Schicksal der Berliner Bevölkerung von der sogenannten Luftbrücke der Westmächte und den Flügen der alliierten Rosinenbomber ab. Diese brachten in mehr als 270.000 Flügen fast 2 Millionen Tonnen Versorgungsgüter nach Berlin. Kohle, Lebensmittel, Industriegüter, sogar Bauteile für ein Kraftwerk. Während die Sowjetunion versuchte, die Westmächte in Berlin zur Aufgabe zu zwingen, liefen in den deutschen Westzonen die Vorbereitung für die Gründung der Bundesrepublik auf Hochtouren. Im März 1948 hatten die USA und Großbritannien auf der Londoner Sechs-Mächte-Konferenz die zunächst widerstrebenden Benelux-Staaten und Frankreich dazu gebracht, einer Umwandlung der westdeutschen Wirtschaftszone in einen regelrechten Staat zuzustimmen. 4 Monate später riefen die Besatzungsmächte in Frankfurt am Main die 11 westdeutschen Ministerpräsidenten zusammen, um ihnen die Beschlüsse von London mitzuteilen. Vor allem amerikanischer Druck sorgte dafür, dass noch im August ein Sachverständigenausschuss zusammentrat, um im Auftrag der Ministerpräsidenten den Entwurf einer provisorischen Verfassung des Grundgesetzes zu erarbeiten. Am 8. Mai 1949, auf den Tag genau 4 Jahre nach der deutschen Kapitulation, nahm der Parlamentarische Rat das Grundgesetz mit großer Mehrheit an. Auch in der Frage, wo die Bundesregierung ihren Sitz nehmen würde, zeichnete sich eine Vorentscheidung ab. Eine ausschlaggebende Rolle dabei spielte der Präsident des Parlamentarischen Rates, der CDU-Politiker Konrad Adenauer. Politisch gesehen schien die bürgerlich-katholisch geprägte Universitätsstadt Bonn für die Christdemokraten attraktiver zu sein als etwa Frankfurt mit ihrer starken Sozialdemokratie. Am 10. Mai 1949 sprach sich der Parlamentarische Rat mit knapper Mehrheit für Bonn aus. Am 12. Mai 1949 genehmigten die 3 alliierten Militärgouverneure das Grundgesetz. Am selben Tag gab die Sowjetunion nach 11 Monaten die Zufahrtswege nach Berlin wieder frei. Die Gründung der Bundesrepublik war nicht mehr aufzuhalten und die Präsenz der westlichen Alliierten in Berlin bestand fort. Im Anfang war Adenauer. Mit diesem Satz begann der Historiker Arnulf Baring seine 1969 erschienene Studie über die Außenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Konrad Adenauer war 72 Jahre alt, als er 1948 zum Präsidenten des Parlamentarischen Rats gewählt wurde. Schwerlich eine gute Ausgangsposition für eine große politische Karriere im neuen Staat. Adenauer, der 13 Jahre älter war als Adolf Hitler, und 19 Jahre älter als der SPD-Vorsitzende Schumacher, galt vielen als Mann von gestern, ja, von vorgestern. Er verkörpere nicht das zukünftige, immer noch rätselhafte Deutschland der Nach-Hitler-Generation, schrieb im August 1949 der Publizist Sebastian Haffner im britischen Observer, sondern das alte Deutschland der Vor-Hitler-Zeit, dessen überlebende Tugenden und auch dessen Beschränkungen. Haffner hielt den Rheinländer für den besten Taktiker auf der politischen Bühne Deutschlands. Er besitzt zwei bei deutschen Politikern seltene Vorzüge. Er ist offen für Kompromisse und er hat Humor. Er weiß, wie man aus festgefahrenen Situationen herauskommt und peinlichen Prinzipienfragen aus dem Weg geht. Adenauer hatte seine politische und weltanschauliche Prägung im Kaiserreich erfahren, als er aus kleinen Verhältnissen durch harte Arbeit und eine reiche Heirat ins rheinische Großbürgertum aufgestiegen war und es 1917 zum Kölner Oberbürgermeister gebracht hatte. Er war gläubiger Katholik, ohne ein Klerikaler zu sein. Das katholische Milieu und der Kölner Klüngel wirkten nachhaltiger auf seine Weltsicht als päpstliche Enzykliken oder der Gehorsam gegenüber der Amtskirche. In der Weimarer Republik erwies er sich als energischer und ideenreicher Stadtvater, der 1926 von seiner Partei, dem Zentrum, einmal gar als möglicher Reichskanzler ins Gespräch gebracht wurde. Gleich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlor er sein Amt als Bürgermeister und musste kurzfristig fürchten, dass man ihm den Prozess machte. Später lebte er bis Kriegsende zurückgezogen in seinem Haus in Rhöndorf in der inneren Emigration, ohne sich mit dem NS-Regime einzulassen, aber auch ohne Kontakte zu Widerstandskreisen. 1945 setzten ihn die Amerikaner wieder als Kölner Oberbürgermeister ein. Die Briten enthoben ihn jedoch wenig später unter etwas verworrenen, für Adenauer demütigenden Umständen wieder seines Amtes. Das gab Adenauer den Freiraum, sich in den folgenden Monaten und Jahren dem Aufbau der CDU in der britischen Besatzungszone zu widmen und seine politische Karriere vorzubereiten, die über alles Erwarten hinaus erfolgreich werden sollte. Von 1950 bis 1966 war er Vorsitzender der CDU und von 1949 bis 1963 amtierte er als Bundeskanzler. Noch ehe es das Grundgesetz oder eine Bundesregierung gab, hatte sich Adenauer bereits in eine Schlüsselposition in der deutschen Politik manövriert. Zum Zeitpunkt der ersten Wahlen auf Bundesebene am 14. August 1949 war er zu einem der einflussreichsten deutschen Politiker avanciert. Er hatte im Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt und war Parteivorsitzender in der britischen Zone, wo er über eine starke Hausmacht verfügte. Er war jedoch nicht der einzige, ja nicht einmal der nächstliegende Kandidat seiner Partei für das Amt des Kanzlers. CDU-Politiker wie Karl Arnold, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Erich Köhler, der Präsident des Frankfurter Wirtschaftsrats, oder Friedrich Holzapfel, Fraktionschef der CDU-CSU im Wirtschaftsrat, konnten sich ebenfalls Hoffnungen auf das Kanzleramt machen. In dieser Situation ergriff Adenauer die Initiative. Er machte sich den Umstand zunutze, dass die CDU im August 1949 noch keine normale Partei mit innerem Zusammenhalt, einer die drei Westzonen umfassenden Parteiorganisation und einem dominierenden Parteiführer war. Eine CDU-Bundestagsfraktion, der satzungsgemäß die Entscheidung über die Koalitionsbildung und den Kanzlerkandidaten oblag, konstituierte sich erst am 1. September. Eine derartige Situation bot ideale Voraussetzungen für Ränke und taktische Winkelzüge, auf die sich Adenauer wie kein zweiter verstand. Er verfolgte zwei Ziele. Zum einen wollte er seine Partei auf einen antisozialdemokratischen Kurs und ein Bündnis mit der FDP festlegen. Zum anderen strebte er nach dem Amt des Bundeskanzlers. Um dies zu erreichen, traf er eine Woche nach der Wahl zunächst mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Hans Ehard in Frankfurt zusammen. Es gelang ihm, den Bayern davon zu überzeugen, dass die CSU unmöglich einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen könne, da sie gegen das Grundgesetz votiert hatte. Ehard stimmte stattdessen der Bildung einer bürgerlichen Koalition unter Adenauer zu. Auch in weiteren Personalfragen war man sich einig. Der Liberale Theodor Heuss sollte Bundespräsident werden, um das Bündnis mit der FDP abzustützen. Erich Köhler war als Bundestagspräsident vorgesehen, während Hans Ehard für sich und die CSU das Amt des Bundesratspräsidenten erhalten sollte. Durch diese Absprache sprengte Adenauer ein mögliches Bündnis der CDU-CSU-Ministerpräsidenten für eine große Koalition mit der SPD und sicherte sich Rückendeckung für seinen zweiten Schachzug. Er bat eine Reihe von Gästen in sein Privathaus nach Rhöndorf, um informell über die Verhandlungsstrategie der Union zu beraten. Unter den Eingeladenen befanden sich die Vorsitzenden einiger Landesverbände der Union, Landesminister und Abgeordnete des Frankfurter Wirtschaftsrats. Aufschlussreich ist, dass Adenauers wichtigste potenzielle Konkurrenten um das Kanzleramt nicht anwesend waren. Arnold war nicht eingeladen worden, Köhler fehlte ebenso wie Holzapfel. Adenauer nutzte seine Rolle als Gastgeber, um gleich zu Beginn seine Interpretation des Wahlergebnisses darzulegen. Der Wähler habe sich gegen die Sozialdemokratie und für die Fortsetzung der bürgerlichen Koalition des Wirtschaftsrates entschieden. Zunächst regte sich heftiger Widerspruch gegen diese Deutung, doch setzte sich Adenauers Konzeption im Laufe des Tages durch, sodass er später seinen Gästen erklären konnte, man habe es ihm ermöglicht, sich für die Stellung des Bundeskanzlers zur Verfügung zu stellen. Da keiner der Anwesenden widersprach, fiel an diesem Tage eine Vorentscheidung für die Besetzung des Kanzleramtes. Wie selbstverständlich wurde er zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, leitete die Sitzungen, dominierte die Fraktionsverhandlungen und wurde schließlich offiziell zum Kanzlerkandidaten seiner Partei gekürt. Die Kanzlerwahl im Bundestag gewann Adenauer mit nur einer Stimme Mehrheit, seiner eigenen, wie er später gern hervorhob. Hier deutete sich bereits an, wie schwierig die Bildung der Regierung und die Besetzung der anderen obersten Staatsämter zu werden drohte. Adenauer musste auf vielfältige Empfindlichkeiten und Ansprüche Rücksicht nehmen. Es galt nicht nur, die Forderungen der kleineren Koalitionspartner FDP und DP zu bedenken, sondern auch die Balance zwischen den verschiedenen Flügeln der CDU zu wahren, das konfessionelle Gleichgewicht zwischen Katholiken und Protestanten im Auge zu behalten und regionale Aspekte, insbesondere die Empfindlichkeiten der bayerischen Schwesterpartei CSU, einzuberechnen. Mehrmals wurde Adenauers Personalplanung durchkreuzt. Nur mit Mühe setzte er Heuss Wahl zum Bundespräsidenten durch. Ehards Ambitionen auf das Amt des Bundesratspräsidenten scheiterten, weil sich kurzfristig eine große Koalition aus Sozialdemokraten und CDU-Ministerpräsidenten zusammenfand, die Arnold zur Mehrheit verhalf. Sowohl im Arbeits- wie im Landwirtschaftsministerium musste der Kanzler ungeliebte Kandidaten für die Ministerposten akzeptieren. Das Kabinett war noch nicht vereidigt, da begann Adenauer bereits mit dem Aufbau seines persönlichen Stabs. Zur Machtzentrale Adenauers wurde das Kanzleramt, das ihn über die aktuellen Probleme der allgemeinen Politik und über die Arbeit der einzelnen Ministerien auf dem Laufenden halten sollte. Um möglichst effiziente Kontrolle zu gewährleisten, wurde jedem Ministerium und jeder Bundesbehörde ein Referat im Kanzleramt zugeordnet. Zum Leiter der im Mai 1950 ins Leben gerufenen Dienststelle für Auswärtige Angelegenheiten ernannte Adenauer Walter Hallstein. Hallstein war überzeugt, dass die Zukunft der Bundesrepublik und später vielleicht einmal des wiedervereinigten Deutschlands nur in Verbindung mit Westeuropa gesichert werden konnte. Adenauers verlässlichster Helfer innerhalb der Bundestagsfraktion war Heinrich Krone, der wie der Kanzler vor 1933 der Zentrumspartei angehört hatte und deren stellvertretender Generalsekretär gewesen war. Im Bundestag vertrat er zunächst den Fraktionschef Heinrich von Brentano, währenddessen häufiger Auslandsreisen. Bald avancierte Krone zur Schaltstelle der Fraktionsarbeit. 1951 wurde er parlamentarischer Geschäftsführer und 1955 als Brentanos Nachfolger Vorsitzender der Unionsfraktion. Der wichtigste Mitarbeiter und Vertraute des Kanzlers war jedoch Hans Globke. Adenauer hatte ihm schon im Herbst 1949 die Aufgabe übertragen, für den Aufbau und das reibungslose Funktionieren des Kanzleramtes zu sorgen. Wegen dessen Verstrickung ins NS-Regime berief er Globke zunächst lediglich als Ministerialdirektor ins Kanzleramt. Der entscheidende Faktor bei Globkes Ernennung war aus Adenauers Sicht nicht der innenpolitische Protest, sondern die Haltung der Besatzungsmächte. Nur weil diese nichts gegen Globke einzuwenden hatten, konnte der Kanzler dessen Bestallung wagen. Denn die hohen Kommissare übten weiterhin die Oberregierung in der Bundesrepublik aus. Atmosphärisch war die Erinnerung an den Krieg in der Anfangszeit allgegenwärtig. Symbole spielten eine wichtige Rolle. So hatte die alliierte Hohe Kommission im oberhalb Bonns gelegenen Hotel Petersberg ihren Sitz genommen, wo der britische Premierminister Neville Chamberlain bei seinem Bittgang zu Hitler im September 1938 abgestiegen war, um einen europäischen Krieg zu verhindern. Ganz selbstverständlich nahmen die Vertreter der Besatzungsmächte zunächst oft die Pose der Sieger ein, wenn sie mit den deutschen Politikern zu tun hatten. Berühmt geworden ist die Zeremonie anlässlich der Übergabe des Besatzungsstatuts am 21. September 1949. Die hohen Kommissare standen auf einem Teppich und erwarteten, dass der Bundeskanzler und sein Kabinett protokollgemäß davor stehen blieben. Adenauer berichtete später, wie er selbstbewusst auf den Teppich getreten sei, um auf diese Weise die Gleichrangigkeit mit den Vertretern der Siegermächte zu betonen. Wenn die hohen Kommissare diesen Protokollbruch bemerkten, so gingen sie schweigend darüber hinweg. Aus Adenauers Sicht handelte es sich jedoch um einen Triumph, um einen ersten kleinen Schritt auf dem Weg zur deutschen Souveränität. Schon in den ersten Tagen und Wochen lassen sich im Rückblick prägende Merkmale von Adenauers Regierungssystem erkennen, das später häufig als Kanzlerdemokratie bezeichnet wurde. Er stand an der Spitze einer bunt gescheckten Koalition aus vier verschiedenen Parteien, die im Bundestag nur eine knappe Mehrheit besaß. Wichtigen politischen Entscheidungen mussten zahllose Sondierungen vorausgehen. Absprachen und Kompromisse waren nötig. Eine weitere Beschränkung der Macht des Kanzlers bestand in den Sonderrechten der Alliierten, die bis zur Aufhebung des Besatzungsstatuts 1955 nominell die oberste Souveränität im Land innehatten und vor allen wichtigen Entscheidungen konsultiert werden mussten. In dieser Situation kamen der Persönlichkeit des Regierungschefs, seinem Verhandlungsgeschick, seinem Durchsetzungsvermögen und seiner taktischen Raffinesse besondere Bedeutung zu. Adenauer legte von Anfang an eine Mischung aus Schleue, Flexibilität, Härte und Unbedenklichkeit in der Wahl der Mittel an den Tag. Gegenüber den Besatzungsmächten erwies er sich als verlässlicher, durchsetzungsstarker Partner. Im Umgang mit dem Parlament wie mit seinem Kabinett dagegen pflegte er zunehmend einen patriarchalisch-autoritären Stil, wie er ihn als junger Mann im Kaiserreich kennengelernt und als Kölner Oberbürgermeister zwischen 1917 und 1933 mit Erfolg praktiziert hatte. Bereits am Tag vor seiner Wahl zum Bundeskanzler verkündete er in einer Fraktionssitzung, er sei diktatorisch nur mit starkem demokratischen Einschlag. Dass diese Bemerkung nur halb im Scherz gemeint war, bekamen Freund und Feind bald zu spüren. Adenauer war vor seiner Wahl zum Bundeskanzler keineswegs der bekannteste Politiker des bürgerlichen Lagers. Er beschränkte sich zunächst auf das, was Heuss später einmal seine Hintergrundfunktion genannt hat. Er knüpfte Kontakte, pflegte Verbindungen, zog Drähte. Die meisten Deutschen, so sie sich überhaupt für Politik interessierten, verbanden die christlich-liberale Koalition mit einem anderen Namen. Ludwig Erhard, dem Direktor der Frankfurter Wirtschaftsverwaltung. Dieser exponierte sich als Befürworter einer Währungsreform sowie radikaler Wirtschaftsreformen, insbesondere einer weitgehenden Aufhebung der Zwangsbewirtschaftung. Nur wenn die Preise sich, den Marktgesetzen gehorchend, wieder dem Warenangebot anpassten, könne eine Währungsreform dauerhaften Aufschwung bewirken, argumentierte er in seiner Antrittsrede vor dem Wirtschaftsrat im April 1947. Erhards Ideen waren weder neu noch originell. Sie lagen auf der Linie dessen, was Wirtschaftswissenschaftler seit den 30er Jahren dachten und schrieben. Die sogenannten Neoliberalen räumten ein, dass eine funktionierende Marktwirtschaft staatlicher Regelungen bedürfe, um Monopolbildungen und Kartellabsprachen zu verhindern. Außerdem befürworteten sie bestimmte sozialpolitische Maßnahmen zugunsten derjenigen, die wegen Alter, Krankheit oder Invalidität im feinen Spiel der Marktkräfte nicht bestehen konnten. Es ging ihnen nicht nur um die Überwindung der Planwirtschaft, sondern auch der freien Marktwirtschaft des liberalistischen Freibeutertums einer vergangenen Ära, wie Erhard formulierte. Der Münsteraner Ökonom Alfred Müller-Armack prägte den Begriff soziale Marktwirtschaft, unter dem die ordnungspolitischen Vorstellungen der neoliberalen Schule bald bekannt werden sollten. Nicht nur die FDP begrüßte Erhards Vorstoß, auch in Teilen der Union stieß er auf Zustimmung. Insbesondere Adenauer erkannte, welche Chance ihm das Konzept einer sozialen Marktwirtschaft bot. Einig waren sich die Westalliierten mit Erhard über die Notwendigkeit einer raschen Reform der Währung, um die Inflation zu stoppen und die deutsche Wirtschaft auf eine tragfähige Grundlage zu stellen. Besonders deutlich wurde dies nach dem Debakel der Moskauer Außenministerkonferenz im Frühjahr 1947, als der Bruch der Siegerkoalition offen zutage trat und die Bedeutung der Westzonen als Verbündete wuchs. Im Oktober 1947 ließ die US-Regierung in Washington und New York heimlich deutsche Mark produzieren und nach Frankfurt bringen. Obwohl die Vorbereitungen streng geheim abliefen, sickerten Gerüchte über eine Währungsreform durch. Die Industrie produzierte auf Halde, Händler horteten ihre Waren, um sie später für hartes Geld verkaufen zu können. Gleichzeitig versuchte jeder, der Reichsmark besaß, sie loszuwerden. Am 20. Juni 1948 wurde die Reichsmark ungültig. Jeder konnte 40 D-Mark im Verhältnis 1:1 umtauschen. Im August gab es noch einmal 20 D-Mark. Erhard wirkte bei der Aktion nur am Rande mit. Die Alliierten behielten die Fäden in der Hand und erwarteten von den Deutschen lediglich Zuträgerdienste. Nicht einmal den Termin für den Tag X wollte man preisgeben. Auf dem Feld der Preispolitik verfügte Erhard über größeren Spielraum. Er erarbeitete in aller Stille mit einem kleinen Kreis von Vertrauten ein Gesetz über die Leitsätze für die Bewirtschaftung und Preispolitik nach der Geldreform. Diese Bestimmung gestattete es ihm, Produkte und Dienstleistungen von den bislang herrschenden Preisvorschriften freizustellen. Nachdem der Termin der Währungsreform durchgesickert war, paukte Erhard alle drei parlamentarischen Lesungen seines Gesetzes am 17. und 18. Juni innerhalb von 18 Stunden durch den Wirtschaftsrat. Erhard oblag die Umstellung von der Plan auf eine weitgehend freie Marktwirtschaft vorzunehmen. Noch am Tag der Währungsreform verkündete er im Rundfunk die Bewirtschaftung von 400 Produkten und die Preisbindung für 90% aller Waren werde aufgehoben. Der einzige Bezugsschein, so Erhard, sei jetzt die deutsche Mark. Ein wichtiger Grund für den Erfolg von Erhards Liberalisierungspolitik war das im Sommer 1947 verkündete und ab April 1948 in die Tat umgesetzte Marshallplanprogramm. Zu den 1,4 Milliarden Dollar, die im Rahmen des Programms bis 1952 in die Westzonen und nach West-Berlin flossen, kamen noch einmal weitere 1,9 Milliarden Dollar für Lebensmittelzufuhren hinzu, die nicht Teil des Marshallplans waren und nicht zurückgezahlt werden mussten. Sie trugen dazu bei, die schlimmsten Hungerkatastrophen zu vermeiden und die Versorgungslage allmählich zum Besseren zu wenden. Wichtig war auch der psychologische Effekt des Marshallplans, der den Deutschen signalisierte, dass sie weiterhin mit amerikanischem Engagement rechnen konnten und in Zukunft wirtschaftspolitisch nach den gleichen Maßstäben behandelt werden würden wie die anderen Westeuropäer. Außerdem konnten sie hoffen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis alle Kontrollen und Einschränkungen abgeschafft würden, die Deutschlands Wirtschaft behinderten. Während Adenauer und Erhard in der Regierung wichtige Fundamente der Bonner Republik legten, prägte der sozialdemokratische Parteivorsitzende Kurt Schumacher den jungen Staat aus der Opposition heraus. Ja, man kann sagen, er erfand die parlamentarische Opposition. Anders als Adenauer war Schumacher kein Mann taktischer Winkelzüge und kluger Kompromisse. Stattdessen pflegte er innerhalb seiner Partei einen autoritären Führungsstil. In der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner bevorzugte er die aggressive, mitunter schroff wirkende Frontalkonfrontation. Während Sozialdemokraten im Parlamentarischen Rat allen voran Carlo Schmitt, großen Anteil an der Formulierung des Grundgesetzes hatten, verweigerte sich die Partei oberhalb der Länderebene der Zusammenarbeit in Regierungskoalitionen. Mit dem maßgeblich von Schumacher herbeigeführten Entschluss vom Sommer 1947, im Frankfurter Wirtschaftsrat keine Koalition mit Union und FDP einzugehen, sondern sich in die Opposition zu begeben, verfügte das Land erstmals über eine demokratische Alternative, über eine Regierung im Wartestand, die eine grundlegende, gleichwohl jedoch systemkonforme Oppositionspolitik betrieb, ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Schumacher richtete die SPD in den Westzonen strikt antikommunistisch aus. Neigungen eines beträchtlichen Teils der sozialdemokratischen Basis und rivalisierender Parteigrößen wie Otto Grotewohl vom SPD-Zentralausschuss in Berlin zu einer Einheitsfront mit den Kommunisten hintertrieb er von Hannover aus in jeder Form. In seinen Augen schied die KPD sowohl wegen ihrer destruktiven Haltung in der Weimarer Republik als auch wegen ihrer vollständigen Unterwerfung unter den Willen Moskaus als politischer Partner aus. Schon im Mai 1945 erklärte Schumacher öffentlich, eine Kooperation mit den Kommunisten komme für seine Partei nicht in Frage, da die KPD keine demokratische Partei sei, sondern lediglich den Interessen einer ausländischen Macht, nämlich der Sowjetunion, diene. Kritiker Schumachers behaupteten rückblickend, dieser habe die Parteifreunde in der sowjetischen Besatzungszone im Stich gelassen und auf diese Weise die Zwangsvereinigung von KPD und SPD erleichtert, die im April 1946 zustande kam. Das war ungerecht. Schumacher hatte früher als die meisten erkannt, dass die Ost-SPD der Willkür der sowjetischen Besatzungsmacht und ihrer ostdeutschen Helfer ausgeliefert war. Er sah keine Alternative zu einer unnachgiebigen Haltung, um wenigstens die Unabhängigkeit und Integrität der West-SPD zu bewahren. Die politische Integrität der SPD gegenüber allen anderen Parteien im Nachkriegsdeutschland war in Schumachers Augen ihr größtes Kapital. Die Sozialdemokratie war die Partei mit der ältesten, ungebrochenen historischen Tradition. Sie war die einzige politische Kraft, die sich bis zum Schluss der nationalsozialistischen Tyrannei widersetzt und als einzige im März 1933 im Reichstag gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte. Für Schumacher repräsentierte sie das andere Deutschland, den Widerstand gegen Hitler. Nach dem Untergang des Dritten Reiches kam der SPD in seinen Augen daher ein moralisch und historisch legitimierter Führungsanspruch zu. Diese Überzeugung hilft, den Rigorismus und das Selbstbewusstsein zu erklären, mit dem sich Schumacher der Kooperation mit anderen Parteien verweigerte, den Führungsanspruch der SPD formulierte und Forderungen im Namen eines neuen demokratischen Deutschland gegenüber den Siegermächten anmeldete. Diese Frontstellung beschnitt aber zugleich die politischen Handlungsmöglichkeiten der SPD. Schumacher versuchte auf doppelte Weise diesem Dilemma zu entkommen. Zum einen wartete er auf das Scheitern von Erhards marktwirtschaftlichem Experiment, das sehr rasch seinen unsozialen Charakter sowie seine Ineffizienz enthüllen und zum Einsturz kommen würde. Dann, so glaubte er, sei die Zeit für eine populäre sozialistische Wirtschaftspolitik gekommen. Kernstück dieser Politik war die Sozialisierung weiter Teile der Wirtschaft. Der Katalog reichte von den Schlüsselindustrien des Bergbaus über Eisen und Stahl, die Energiewirtschaft, die Großchemie, die großen Versicherungsgesellschaften bis hin zu denjenigen Monopolbetrieben, bei denen die Überführung in Gemeineigentum der Monopolkontrolle vorzuziehen sei. Während sich der weltpolitische Gegensatz zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion in den Jahren vor 1949 zuspitzte, mussten die Deutschen ihrerseits versuchen, sich auf die neue außenpolitische Situation einzustellen. Bevor sich seit 1947 der Kalte Krieg verschärfte, dachten viele darüber nach, wie man mit sowjetischer Zustimmung ein geeintes Deutschland wiederherstellen könnte. Naturgemäß beschäftigte diese Frage besonders Politiker, die in der sowjetischen Besatzungszone wirkten und darauf angewiesen waren, sich mit der Besatzungsmacht zu arrangieren. Der profilierteste unter ihnen war Jakob Kaiser, CDU-Vorsitzender in der SBZ, der die Ansicht vertrat, dass Deutschland weder im Westen vollständig aufgehen noch vom Osten beherrscht werden dürfte. Im Dezember 1947 wurde Kaiser von der sowjetischen Militäradministration für abgesetzt erklärt. Kurt Schumacher hielt Kaisers Idee für illusionär, mit der UdSSR zu irgendeiner Form von Ausgleich kommen zu können. Seiner Auffassung nach verfolgte Stalin keine internationalistisch-sozialistische Politik, sondern eine traditionelle russische Hegemonialpolitik, die keine Rücksicht auf deutsche Interessen nahm. Trotz aller Kritik an den wirtschaftspolitischen Plänen der USA lief Schumachers Antikommunismus auf eine Option für die Westorientierung der SPD hinaus. Zwar hoffte er noch bis 1947 eine Parteinahme für die Vereinigten Staaten vermeiden und die Möglichkeit eines neutralisierten Gesamtdeutschlands offenhalten zu können. Doch im Zuge der sich verschärfenden Spannungen zwischen den Supermächten schwand diese Chance und Schumacher wandte sich der Konzeption eines westeuropäischen Blocks sozialistischer Staaten unter Einschluss der deutschen Westzonen zu. Aus dieser Sicht der Dinge heraus begrüßte er den Marshallplan, der helfen werde, eine Art Magnetismus zu bewirken. Als 1949 die Bundesrepublik gegründet wurde, befand sich Schumacher außenpolitisch in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite ließ er sich in seinem Antikommunismus von niemandem übertreffen und stand der Westorientierung des Landes prinzipiell positiv gegenüber. Auf der anderen Seite waren seine Beziehungen zu den Westmächten gespannt. Er erwartete von ihnen nicht viel Gutes, schätzte die Chancen auf eine gerechte Behandlung gering ein und schrieb das Ende seiner Hoffnungen auf eine sozialdemokratische Führung Deutschlands nicht zuletzt alliierten Intrigen zu. Seine Hoffnungen auf ein sozialistisches Westeuropa hatten sich zerstört. Die bürgerlich-konservative Westintegration, wie die Regierung Adenauer sie im Einklang mit amerikanischen Wünschen und Vorstellungen betrieb, lehnte er als konservativ, klerikal, kapitalistisch, kartellistisch ab. Adenauers Herkunft aus dem Rheinland mit seinen traditionsreichen Verbindungen ins katholische Westeuropa gestattete es ihm, die Möglichkeiten politischer wie wirtschaftlicher Verflechtungen mit anderen westeuropäischen Staaten positiver einzuschätzen als sein sozialdemokratischer Gegenspieler. Entsprechend intensiv waren seit Anfang 1948 seine persönlichen Kontakte zu verschiedenen westeuropäischen Europabewegungen. Bald war Adenauer überzeugt, die föderalistische Idee bietet Deutschland langfristig Gelegenheit, der außenpolitischen Isolierung zu entkommen. Auch mit den Amerikanern pflegte Adenauer gute Beziehungen. Als Präsident des Parlamentarischen Rats hatte er die Achtung der Truman-Administration gewonnen, die ihn seinem unberechenbaren Rivalen Schumacher vorzog. Adenauer vertraute den USA nicht blind, aber er wusste um ihre Macht und hielt amerikanische Unterstützung für die Grundvoraussetzung erfolgreicher deutscher Politik. Anders als der SPD-Chef akzeptierte er die Machtlosigkeit der Deutschen infolge der bedingungslosen Kapitulation als Ausgangsbasis seiner Politik. Wir sind einstweilen Objekt und weiter nichts, erklärte er Anfang 1949. Wir können verschachert werden von den Amerikanern an die Russen. Es kann auch sein, dass die Amerikaner uns brauchen als Stein im Spiel, aber wir haben außenpolitisch zurzeit noch ganz außergewöhnlich wenig Bedeutung. In der Konstellation des sich verschärfenden Ost-West-Konfliktes erblickte Adenauer die Chance, diese Position zu verbessern. Indem der Kalte Krieg die Anti-Hitler-Koalition der Kriegszeit aufbrach, hatte der deutsche Westen die Möglichkeit, sich als verlässlicher Verbündeter der USA zu erweisen und sich allmählich aus der Isolierung zu befreien. Während Schumacher alliierte Vorleistungen erwartete, ehe er zur Zusammenarbeit bereit war, entsprach es Adenauers pragmatischem Politikverständnis, Diskriminierungen zunächst in Kauf zu nehmen und selbst Vorleistungen zu erbringen, um Stück für Stück auf dem Weg zur Gleichberechtigung voranzukommen. War dies erreicht, musste die Bundesrepublik mit westlicher Hilfe politisch und ökonomisch so stark werden, dass die Sowjetunion zur Preisgabe ihrer Zone genötigt werden konnte. Die Wiedervereinigung blieb auch für Adenauer ein zentrales Ziel deutscher Politik, das letztlich nur durch eine Politik der Stärke zu erreichen war. Je länger freilich die Bundesrepublik bestand, Umso mehr war er davon überzeugt, dass die Einheit nicht um den Preis westdeutscher Freiheit oder der Bindung an den Westen erkauft werden durfte. Adenauers wichtigstes Ziel in der Außenpolitik bestand zunächst darin, durch Kooperation mit den Alliierten schrittweise staatliche Souveränität für die Bundesrepublik zu gewinnen und sie zum gleichberechtigten Partner aufrücken zu lassen. Seine Politik sei darauf gerichtet, schrieb er Ende August 1949 in einem Privatbrief, ein enges Verhältnis zu den Nachbarstaaten der westlichen Welt, insbesondere zu den Vereinigten Staaten, herzustellen. Es wird von uns mit aller Energie angestrebt werden, dass Deutschland so rasch wie möglich als gleichberechtigtes und gleichverpflichtetes Mitglied in die Europäische Föderation aufgenommen wird. Wie weit die Gleichberechtigung anfangs noch entfernt war, wie sehr die Bundesregierung gerade in der Außenpolitik den Siegermächten untergeordnet blieb, spiegelte sich institutionell darin wider, dass es zunächst keinen westdeutschen Außenminister und nur Rudimente eines Außenministeriums gab. Die beiden konfliktreichsten Aspekte der Beziehungen zu den Westmächten waren die eng miteinander verwobenen Fragen der Demontagen und der Entsendung deutscher Vertreter in die Ruhrbehörde, die von den Westalliierten als internationale Kontrollbehörde eingesetzt wurde. Schon vor Gründung der Bundesrepublik hatten sich deutsche Politiker dafür eingesetzt, die Demontage deutscher Industrieanlagen zu beenden oder wenigstens einzuschränken. Der Marshallplan und die erklärte Absicht des Westens, die westdeutsche Wirtschaft wieder aufzubauen, hatten in Deutschland aber die Hoffnung auf ein vollständiges Ende der Demontagen geweckt. Die Alliierten verweigerten dies mit dem Argument, bei den zur Zerlegung bestimmten Betrieben handle es sich um das Rückgrat der deutschen Rüstungsindustrie. Die Deutschen hingegen beharrten darauf, die meisten der fraglichen Werke würden für die Friedenswirtschaft dringend benötigt. Zusammen mit Erhard setzte Adenauer im Kabinett die Zustimmung zu der Kompromisslösung von eingeschränkter Demontage und Ruhrkontrolle durch. Sie wurde am 22. November 1949 im Petersberger Abkommen zwischen der Bundesrepublik und den westlichen Siegermächten festgeschrieben. Dennoch kritisierte die Opposition den Kanzler scharf für das Abkommen, das sie als Sieg französischer Hegemonialpolitik bezeichnete. Adenauer hatte das Parlament bei den Verhandlungen nicht eingeschaltet und alle Fäden selbst in der Hand behalten. Schumacher beschimpfte Adenauer in einem wütenden Zwischenruf in der Bundestagsdebatte vom 24. November als Kanzler der Alliierten, was ihm eine mehrtägige Verbannung aus dem Parlament einbrachte. Östlich des Rheins waren sich alle politischen Parteien und Lager einig, dass die Saar zu Deutschland gehöre, solange ein Friedensvertrag nichts anderes bestimme. Die französische Regierung versuchte in dieser Situation den deutschen Wunsch, dem Europarat beizutreten, zu einer Lösung der Saarfrage zu nutzen. Sie verlangte, dass zugleich mit der Bundesrepublik auch das Saargebiet in den Europarat aufgenommen werde. Dabei blieb es nicht. Im März 1950 schloss Paris mit der Regierung in Saarbrücken die sogenannte Saarkonvention ab. Diese stärkten die politische und wirtschaftliche Verflechtung mit Frankreich weiter. Militärischer Schutz, diplomatische Vertretung und ökonomische Kontrolle des Saarlands wurden offiziell an Frankreich übertragen. Die Saargruben, formell deutsches Staatseigentum, in einem 50-jährigen Pachtvertrag an Frankreich übergeben. Adenauer, der sich als Verfechter einer deutsch-französischen Aussöhnung exponiert hatte, geriet durch diese Schachzüge in eine schwierige Lage. Zwar versicherten auf sein Betreiben hin die Regierungen in Washington und London, schließlich sogar diejenige in Paris, dass erst ein Friedensvertrag endgültige Regelungen in der Saarfrage treffen könne. Doch an den Bedingungen für einen deutschen Beitritt zum Europarat änderte dies nichts. Im Gegenteil, auf Betreiben Frankreichs forderten die Westmächte nun sogar ein formelles deutsches Aufnahmegesuch, obwohl die Statuten des Europarates normalerweise die Einladung neuer Mitglieder vorsahen. All dies stärkte die Position der Kritiker des Bundeskanzlers. Schumacher hatte bereits im Januar 1950 auf die völkerrechtlichen Folgen eines deutschen Beitritts unter diesen Konditionen hingewiesen. Wenn das Saargebiet gesondert von der Bundesrepublik dem Europarat beitrete, erkenne man es als völkerrechtliche Persönlichkeit an und stimme somit einer Herauslösung eines Stücks deutschen Staatsgebietes zu. Der Sozialdemokrat blieb mit seinem Tadel nicht allein. Selbst im Bundeskabinett vertraten Minister wie Kaiser, Heinemann, Blücher und Dehler die Ansicht, die Rettung des Saargebiets für die Bundesrepublik müsse Vorrang vor der Aussöhnung mit Frankreich haben. Zumal die Aufgabe der Saar durch Bonns Position gegenüber der Sowjetunion und Polen hinsichtlich der deutschen Ostgebiete und der Oder-Neiße-Grenze schwäche. Adenauer reagierte auf die Vorwürfe auf dreifache Weise. Zunächst erhob er seinerseits Vorwürfe gegen Frankreich, das mit den Saar-Konventionen, wie er sagte, eine Entscheidung gegen Europa getroffen habe. Gleichzeitig drängte er die Alliierten zu einer Geste des Entgegenkommens, um seine innenpolitische Position zu stärken. Die Westmächte waren dazu bereit und so konnte die Bundesregierung am 31. März die ausdrückliche Einladung des Europarats, assoziiertes Mitglied zu werden, in Empfang nehmen. Drittens lancierte Adenauer in mehreren Interviews und Ansprachen den Gedanken, eine Lösung der Saarfrage könne nur auf europäischem Wege durch eine deutsch-französische Verständigung erreicht werden. Er ging so weit, eine vollständige Union zwischen Deutschland und Frankreich mit einem einzigen Parlament vorzuschlagen, die zur Keimzelle einer um die Benelux-Staaten und Großbritannien erweiterten Europäischen Union werden könne. Dennoch gelang es ihm nur mit Mühe, sein Kabinett zur Zustimmung zu bewegen. Als am 25. Juni 1950 Nordkoreas kommunistische Streitkräfte Südkorea angriffen, trat der Kalte Krieg nach der Berlin-Blockade in seine zweite heiße Phase. Noch im Petersberger Abkommen hatte die Bundesregierung versprechen müssen, dass sie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Neubildung irgendwelcher Streitkräfte verhindern werde. Diese Einschätzung änderte sich mit dem Ausbruch des Koreakriegs. Adenauer, der in diesen Tagen ernsthaft mit einem Angriff aus der DDR nach dem Vorbild der nordkoreanischen Offensive rechnete, drängte die Alliierten, ihre Besatzungstruppen in Deutschland zu stärken und der Aufstellung einer westdeutschen Bundespolizei zuzustimmen. Darüber hinaus erklärte er sich bereit, im Falle der Bildung einer internationalen westeuropäischen Armee einen Beitrag in Form eines deutschen Kontingents zu leisten. Konkret bedeutete dies die Revision des Besatzungsstatuts und dessen Ersetzung durch Verträge, die Souveränität der Bundesrepublik, die Aufhebung des Kriegszustands, die Umwandlung der Besatzungstruppen in Verteidigungstruppen sowie eine umfassende Umgestaltung des Rechtszustands zwischen Alliierten und Deutschen. In der westdeutschen Bevölkerung war die Idee nicht populär. Manche fürchteten ein Wiederaufflackern des deutschen Militarismus oder eine Zuspitzung des Ost-West-Konflikts. Andere waren besorgt, eine westdeutsche Armee werde die Spaltung der Nation vertiefen. Insbesondere an der SPD-Basis herrschten pazifistische, antimilitaristische Stimmungen vor, die sich auf die Haltung der Parteiführung auswirkten. Obwohl Schumacher kein prinzipieller Gegner eines deutschen Verteidigungsbeitrags war, schwenkte er nicht auf Adenauers Linie ein. Vielmehr beharrte er darauf, dass es Sache der Westmächte sei, Deutschland zu verteidigen, solange das Land besetzt und geteilt sei und ihm die Gleichberechtigung verweigert werde. Das Thema blieb auf der Tagesordnung. Prinzipiell gab es zwei mögliche Lösungen. Die Bundesrepublik konnte im Rahmen der NATO wieder bewaffnet werden. Dies würde auf eine eigenständige deutsche Armee hinauslaufen, da der Nordatlantikpakt auf amerikanischen Wunsch hin als klassisches Militärbündnis souveräner Einzelstaaten konzipiert war. Die Alternative bestand in einer supranationalen Europaarmee, in die deutsche Truppenkontingente integriert würden. Im Winter 1951 wurde auf zwei Ebenen über den westdeutschen Wehrbeitrag verhandelt. Auf dem Petersberg bei Bonn ging es zwischen der Bundesregierung und den Hohen Kommissaren um eine NATO-Mitgliedschaft. Gleichzeitig stand in Paris die Europaarmee auf dem Verhandlungsplan. Beide Verhandlungen waren im Mai 1952 abgeschlossen, sodass am 26. Mai in Bonn der Deutschlandvertrag und am 27. Mai in Paris der Europäische Verteidigungsgemeinschaftsvertrag unterzeichnet werden konnten. Da es der französischen Regierung gelungen war, an ihrem Junktim festzuhalten, sollte der Deutschlandvertrag erst mit Ratifizierung des EVG-Vertrags durch die nationalen Parlamente Frankreichs, Italiens, der Benelux-Staaten und der Bundesrepublik in Kraft treten. Damit lag das Schicksal des deutschen Verteidigungsbeitrags und der Souveränität der Bundesrepublik in den Händen der Parlamente der westlichen Siegermächte und der Montanunionsstaaten. Am 30. August 1954 scheiterte das EVG-Gesetz jedoch am Veto der Pariser Nationalversammlung. Die Opposition gegen die EVG wurde von einer bunten Koalition getragen, die von links bis rechts reichte. De Gaulle erklärte, für ihn komme die Zustimmung zur EVG einer Auslöschung Frankreichs als Nation gleich. Mit dem Veto der französischen Nationalversammlung war das Projekt einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft gescheitert. Die Vision einer militärischen Integration Westeuropas, auf die eine politische Union folgen würde, stürzte in sich zusammen. Die Siegermächte übten immer noch die oberste Gewalt in der Bundesrepublik aus. Mit dem Scheitern der EVG verzögerte sich die Übertragung von Souveränitätsrechten an den westdeutschen Staat. Gleichzeitig eröffnete die neue Lage der Bundesregierung freilich auch Chancen. Bei der Neuverhandlung des komplexen Vertragsgeflechts befand sie sich in einer stärkeren Position als 2 Jahre zuvor. Die verbesserte Verhandlungsposition der Bundesregierung spiegelte sich in den Ergebnissen der beiden Verhandlungsrunden wider, die im Herbst 1954 erst in London und dann in Paris stattfanden. Am Ende der beiden Konferenzen standen die sogenannten Pariser Verträge, welche die Fragen nach der Form des deutschen Wehrbeitrags und der Übertragung der Souveränität an die Bundesrepublik abschließend beantworteten. In der Frage der militärischen Integration griff man auf die NATO-Lösung zurück. In Bonn leistete die SPD Widerstand gegen das Vertragswerk. Sie forderte, Verhandlungen mit der Sowjetunion über die Wiedervereinigung sollten Vorrang vor dem Abschluss der Westverträge genießen. Der Deutschlandvertrag konnte am 5. Mai 1955 in Kraft treten. Am Tag darauf wurde die Bundesrepublik Mitglied von WEU und NATO. Die wirtschaftliche, politische und militärische Verbindung der Bundesrepublik mit Westeuropa und den USA konnte der Sowjetunion nicht gleichgültig sein. Mit Gelingen der Westintegration kam das ökonomische Potenzial der Bundesrepublik dem Kapitalismus zugute. Zugleich verschob sich mit einer Wiederbewaffnung Westdeutschlands die Militärgrenze des westlichen Bündnisses mehrere hundert Kilometer weiter nach Osten, vom Rhein an die Elbe. Vor diesem Hintergrund musste es Stalin darum zu tun sein, seinen Einfluss in Gesamtdeutschland aufrechtzuerhalten und die Einbindung der Bundesrepublik in westliche Lager zu verhindern, solange dies möglich war. Die DDR verlangte deutsch-deutsche Verhandlungen, ehe es zu gesamtdeutschen Wahlen komme. Sie versprach sich von derartigen Konferenzen eine Verzögerung der Westintegration und Prestigegewinn. Im Frühjahr 1952 schaltete sich die Sowjetunion ein. In einer diplomatischen Note an die Regierungen der USA, Großbritanniens und Frankreichs regte sie an, so rasch wie möglich einen Friedensvertrag mit Deutschland auszuhandeln. Die beigefügten Vorschläge, wie ein derartiger Friedensvertrag auszusehen habe, liefen auf ein neutrales Gesamtdeutschland zwischen Rhein und Oder-Neiße hinaus, das keinem der beiden Blöcke angehören, dafür aber über eine eigene Nationalarmee verfügen sollte. Bundeskanzler Adenauer drängte darauf, sich nicht irre machen zu lassen. Er fürchtete, die sowjetische Initiative könne seine Politik der Westintegration verzögern, wenn nicht gar zum Stillstand bringen. Eine deutsche Wiedervereinigung ohne Einbindung ins westliche Lager schien ihm unannehmbar. Er wollte der Sowjetunion die Wiedervereinigung im Bündnis mit dem Westen abtrotzen, nicht durch Verzicht auf die Westbindung abkaufen. Die Westmächte forderten in ihrer Antwortnote vom 25. März erneut freie Wahlen und eine Untersuchungskommission der UNO. Moskaus Replik vom 9. April brachte nichts substanziell Neues, sodass der Notenwechsel ergebnislos endete. In der Nacht zum 5. März 1953 starb Stalin. Sein Tod verschärfte die latente Krise, in der sich die Sowjetunion befand. An die Stelle des allmächtigen Diktators trat eine mehrköpfige Führungsgruppe, welche die verschiedenen Machtklicken und Interessenzirkel des Sowjetregimes repräsentierte und deren Mitglieder sich misstrauisch belauerten. All dies veranlasste die neuen Machthaber zu dem Versuch, durch Entspannungssignale an den Westen außenpolitische Spannungen abzubauen und eine Atempause im Systemkonflikt zu gewinnen. Im westlichen Lager herrschte Uneinigkeit, wie man auf die Signale reagieren sollte. In Großbritannien setzte sich Churchill, seit 1951 wieder Premierminister, dafür ein, den Gesprächsfaden aufzunehmen. Er wollte mit Hilfe eines Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs zu einem Einvernehmen mit der UdSSR über Mitteleuropa gelangen und auf diese Weise versuchen, die deutsche Teilung zu überwinden. Im britischen Außenministerium sah man Churchills Enthusiasmus mit Sorge. Hier galt die Teilung Deutschlands und die Einbindung der Bundesrepublik in das westliche Bündnis als Grundvoraussetzung für den Frieden in Europa. Die neue US-Administration mit Präsident Eisenhower teilte die Vorbehalte gegen eine Gipfelkonferenz. Die Gegner von Verhandlungen mit der Sowjetunion konnten sich am 17. Juni 1953 in ihrer Haltung bestätigt sehen, als die Rote Armee einen Aufstand der Ostberliner Bevölkerung, der auf große Teile der DDR übergriff, blutig niederschlug. Nachdem die Bundesrepublik im Frühjahr 1955 außenpolitisch souverän geworden war, stellte sich die Frage, wie sie ihre diplomatischen Beziehungen zu Staaten gestalten sollte, die nicht der Montanunion oder der NATO angehörten. Das größte Fragezeichen stand hinter dem Umgang mit der Sowjetunion. Eine Botschaft in Moskau einzurichten, lief implizit darauf hinaus, die Existenz der DDR anzuerkennen. Dies konnte als Legalisierung der deutschen Spaltung und schleichende Aufgabe des Anspruchs betrachtet werden, nur die Regierung in Bonn, nicht das Regime in Ostberlin, sei die legitime Interessenvertretung des deutschen Volkes. Adenauer war bereit, dieses Risiko einzugehen. Ihm war von den Westmächten bedeutet worden, dass sie keine Einwände gegen deutsch-sowjetische Gespräche hätten. Allerdings bat man den Kanzler damit zu warten, bis das Gipfeltreffen der vier Mächte vorüber war, das im Juli 1955 in Genf stattfand. Nicht nur wegen des ungeklärten Status der DDR war die Moskau-Reise, zu der Adenauer zwei Monate nach dem Genfer Treffen im September 1955 aufbrach, ein riskantes und in mancher Hinsicht improvisiertes Unterfangen. Entsprechend schwierig begannen die Verhandlungen. Chruschtschow, Molotow und Ministerpräsident Nikolai Bulganin ließen kein Entgegenkommen in der deutschen Frage erkennen und erklärten, es gebe keine deutschen Kriegsgefangenen mehr in der UdSSR. Die Gespräche standen mehrfach kurz vor dem Abbruch. Adenauer beorderte an einem Punkt, die beiden Lufthansa-Maschinen für die Rückreise vorzeitig nach Moskau, um für alle Fälle gerüstet zu sein. Erst nach diesem Schritt, der den sowjetischen Gastgeber nicht verborgen blieb, ging es mühsam voran. Am Ende einigte man sich auf ein Tauschgeschäft, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen gegen die mündliche Zusicherung der sowjetischen Seite, alle noch in Haft befindlichen deutschen Gefangenen unverzüglich ausreisen zu lassen. Die sowjetische Führung hielt sich an ihre Zusage. Vier Wochen später trafen die ersten Russlandheimkehrer in der Bundesrepublik ein. Insgesamt kamen 9.626 Kriegsgefangene und rund 20.000 Zivilisten frei. Adenauer wurde als Held gefeiert. Niemals zuvor und später erreichte seine Popularität ein solches Ausmaß. Viele Jahre lang sahen die meisten Westdeutschen in der Rückführung der Kriegsgefangenen die größte Leistung des ersten Bundeskanzlers. Der Preis für den Erfolg in der Kriegsgefangenenfrage bestand in der indirekten völkerrechtlichen Aufwertung der DDR, die mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur UdSSR verbunden war. Um den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik aufrechtzuerhalten und Moskaus Zwei-Staaten-Theorie entgegenzuwirken, entwarf die politische Abteilung des Auswärtigen Amtes und vor allem der Völkerrechtsprofessor Wilhelm Greve eine Verteidigungsstrategie, die als sogenannte Hallstein-Doktrin bekannt wurde, obwohl sich ihr Namenspatron, damals Staatssekretär im Auswärtigen Amt, stets gegen die Bezeichnung wehrte. Ihr Grundgedanke bestand darin, einen internationalen Anerkennungsboykott und somit eine Ächtung der DDR zu erreichen, indem jedem Staat, der diplomatische Beziehungen zum SED-Regime unterhielt, der Abbruch der Verbindungen mit Bonn angedroht wurde. Gemäß dieser Strategie beendete die Bundesrepublik 1957 die diplomatischen Beziehungen mit Jugoslawien und 1963 mit Kuba, nachdem beide Staaten die DDR anerkannt hatten. Komplizierter war es, auf die implizite Anerkennung der DDR unterhalb offizieller diplomatischer Beziehungen, etwa durch die Einrichtung von Handelsvertretungen, zu reagieren. Obwohl derartige Grauzonen Probleme bargen, hielt die Doktrin insbesondere Staaten der Dritten Welt, die es sich mit der ökonomisch erstarkenden Bundesrepublik nicht verderben wollten, eine Zeit lang von der Anerkennung der DDR ab. Nur wenige Ökonomen hatten nach 1945 mit einem langanhaltenden Wirtschaftsaufschwung gerechnet. Viele erinnerten sich an die Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg und erwarteten, dass sich die Geschichte wiederholen würde. Sie prophezeiten einen kurzen Nachkriegsboom, auf den bald eine Rezession folgen werde. Die Krisenphänomene, mit denen Erhard seit Ende 1949 zu kämpfen hatte, schienen den Pessimisten recht zu geben. In ganz Westeuropa ließ das Wachstum der industriellen Produktion nach. Die düsteren Prognosen bewahrheiteten sich langfristig nicht. Im Gegenteil, nicht nur die Bundesrepublik, sondern der gesamte Westen erlebte in den 50er und 60er Jahren eine ökonomische Boomphase. Die Ursachen für diese Entwicklung sind im Detail bis heute umstritten. Fest steht, dass verschiedene Faktoren zusammenkamen, um sie zu ermöglichen. Das Massenheer der Flüchtlinge stellte ein Reservoir billiger Arbeitskräfte zur Verfügung. Die allermeisten waren bereit, niedrige Löhne in Kauf zu nehmen und hart zu arbeiten. Das setzte Kapital für Investitionen frei. Oft verzichteten die Bürger freiwillig auf privaten Verbrauch in der Gegenwart und sparten für eine bessere Zukunft. All dies sorgte dafür, dass die Konsumptionsraten niedrig, die Kapitalanlageraten hoch waren. Die Bundesrepublik profitierte gerade in den 50er Jahren mehr als andere Industriestaaten vom allgemeinen Wirtschaftsboom, der von Deutschen wie Ausländern nicht einfach als Aufschwung, sondern als Wirtschaftswunder empfunden wurde. Als Konsequenz der durch den Koreakrieg angekurbelten Auslandsnachfrage bestand weltweit großer Bedarf an jenen Produkten, auf die sich die deutsche Industrie seit langem spezialisiert hatte: Fahrzeuge, Werkzeugmaschinen sowie Erzeugnisse der Elektro- und Chemieindustrie. Hinzu kam, dass die Unterbewertung der D-Mark den Absatz deutscher Güter im Ausland erleichterte, während gleichzeitig die Politik des knappen Geldes, welche die Bank Deutscher Länder betrieb, dafür sorgte, dass die deutschen Unternehmen weitere Exportsteigerungen anstrebten, statt auf eine von staatlicher Seite stimulierte Inlandsnachfrage zu vertrauen. Ein weiterer ausschlaggebender Faktor für den wirtschaftlichen Aufschwung und ein stabilisierendes Element im westdeutschen Wiederaufbau war die Haltung der Gewerkschaften. Sie übten lohnpolitische Zurückhaltung und verschrieben sich einer auf Konsensfindung angelegten Konfliktaustragung mit den Arbeitgebern. Für die Gewerkschaften bedeutete die Neuordnung eine Stärkung ihrer Position innerhalb des politischen Systems. Nach Gründung der Bundesrepublik erreichten die Gewerkschaften auch ihr Ziel des Aufbaus einer starken Einheitsgewerkschaft. Durch den Zusammenschluss der Gewerkschaftsbünde der drei Westzonen entstand 1949 als Dachverband von 16 Einzelgewerkschaften der Deutsche Gewerkschaftsbund. Am 21. Mai 1951 verabschiedete der Bundestag mit den Stimmen von Union und SPD gegen den Widerstand der FDP, der DP und der Bayernpartei das entsprechende Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen- und Stahlerzeugenden Industrie, das sogenannte Mitbestimmungsgesetz. Ähnlich wie auf dem Feld der Sicherheits- und Außenpolitik gewann Westdeutschland auf außenwirtschaftlichem Gebiet bereits vor der Erlangung völkerrechtlicher Souveränität im Mai 1955 seine Handlungsfreiheit sukzessive zurück. Als die Bundesrepublik 1949 ins Leben trat, war sie schon in ein Netz ökonomischer Beziehungen eingesponnen, zum Beispiel in die Marshallplanhilfe. Am 15. Dezember 1949 wurde mit dem deutsch-amerikanischen Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit der erste völkerrechtliche Vertrag der Bundesrepublik abgeschlossen. Das Abkommen erlaubte es der Regierung, mehr Einfluss auf die Güter zu nehmen, die im Rahmen des Marshallplans nach Deutschland flossen, sodass die Hilfsleistungen besser auf die Wünsche deutscher Importeure abgestimmt und Planungsfehler vermieden werden konnten. Hinzu kam das Petersberger Abkommen, das unter anderem die Einrichtung von Konsulats- und Handelsbeziehungen mit einigen westlichen Ländern ermöglichte, neben Frankreich, den USA und Großbritannien, mit den Benelux-Staaten, Dänemark, Griechenland, Italien, Norwegen und der Türkei. Freilich behielt sich die alliierte Kommission zunächst beträchtliche Kontrollrechte vor. Die Bundesregierung musste über alle Verhandlungen laufend berichten und mögliche Verträge vor Abschluss genehmigen lassen. Am 1. Oktober 1951 trat die Bundesrepublik auch dem allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen bei, das satzungsgemäß eigentlich nur souveräne Mitgliedsländer aufnehmen durfte. Ein deutliches Zeichen dafür, wie weitreichend die außenwirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten des westdeutschen Staates inzwischen waren. Eines der größten innenpolitischen Probleme, mit dem sich die Bundesrepublik konfrontiert sah, war das Schicksal der vielen Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen. Der Volkszählung von 1950 zufolge waren von den knapp 48 Millionen Einwohnern des Bundesgebietes 9,6 Millionen erst während oder nach Beendigung des Krieges zugewandert. Jeder fünfte Westdeutsche war neu im Land, sozial entwurzelt und musste sein Leben von Grund auf neu beginnen. Die meisten hatten ihr Vermögen verloren, viele litten existenzielle Not. 1951 wurden 400.000 Vertriebene als Empfänger staatlicher Fürsorgeleistungen registriert. Beinahe jeder Dritte war ohne Arbeit. Nicht einmal jeder Vierte besaß eine eigene Wohnung. Die meisten hausten in Notunterkünften und Barackenlagern oder lebten als Untermieter in beengten Verhältnissen. Von Beginn an setzte man alles daran, durch politische, administrative und karitative Maßnahmen die Eingliederung der Vertriebenen in die westdeutsche Gesellschaft zu erleichtern. Das Soforthilfegesetz vom August 1949 ersetzte die bisherigen Fürsorgeleistungen durch eine bescheidene Unterhaltshilfe, die aus einer Sonderabgabe auf Altvermögen finanziert wurde. Umsiedlungsprogramme entlasteten die Zentren der Vertriebenenansiedlung und verteilten Flüchtlinge auf Gebiete, in denen die Aussichten auf einen Arbeitsplatz besser waren. Bis 1960 wurden ca. 1 Million Menschen umgesiedelt und die Hälfte von ihnen in die Ballungszentren Nordrhein-Westfalens mit ihrer Kohlebergbau-, Textil-, Eisen- und Stahlindustrie. Das Wohnungsbaugesetz vom April 1950 bildete den Auftakt einer gezielten Wohnungsbaupolitik. Das wichtigste staatliche Instrument der Eingliederungspolitik war der sogenannte Lastenausgleich, eine Vermögensabgabe der Besitzenden, die den Opfern von Kriegsschäden und Vertreibung zugutekommen sollte. Auf den Lastenausgleich richteten nicht nur Vertriebenenpolitiker, sondern auch Sozialdemokraten große Hoffnungen. Das Gesamtvolumen des Lastenausgleichs lag 1995 bei fast 140 Milliarden D-Mark, während man die privaten Vermögensverluste der Vertriebenen auf knapp das Doppelte geschätzt hat. Die meisten vertriebenen Familien erhielten lediglich eine kleine Rente und bescheidene Hausratsentschädigungen. Dennoch sollte man die psychologische Wirkung des Lastenausgleichs nicht unterschätzen. Der demonstrative Solidaritätsbeitrag der Gesellschaft band die Vertriebenen ein. Er half, ihr Vertrauen in die Institutionen des neuen Staates zu stärken und trug dazu bei, radikale und systemfeindliche Strömungen innerhalb der vertriebenen Verbände nicht entstehen zu lassen. Letztlich war es aber nicht der Lastenausgleich, der die Eingliederung ermöglichte, sondern der wirtschaftliche Aufschwung der 50er Jahre, an dem auch die Vertriebenen teilhatten. Das Schicksal der Regierung war lange Zeit offen. 1950 und 1951 musste die Union herbe Verluste bei Landtagswahlen hinnehmen. Die wirtschaftlichen Turbulenzen der ersten beiden Regierungsjahre brachten das Kabinett mehr als einmal in Schwierigkeiten. Spürbare Auswirkungen des ökonomischen Aufschwungs ließen auf sich warten. Die Verhandlungen mit den Westmächten waren auf alliierter Seite anfangs von Misstrauen und Zurückhaltung geprägt, außenpolitische Erfolge blieben zunächst rar. Die Ratifizierung der Westverträge war im Bundestag heftig umstritten. Erst in der zweiten Jahreshälfte 1952 begann sich die Lage für die Regierung zu bessern. Die deutsche Wirtschaft befand sich erkennbar im Auftrieb, Export und Produktion stiegen und allmählich konnten die Westdeutschen sich einige Konsumwünsche erfüllen. Der Koreakrieg, der Aufbau des Sozialismus in der DDR, später die Niederschlagung des Aufstands am 17. Juni 1953 in Berlin und anderswo in Ostdeutschland, ließen Hoffnungen auf eine Verständigung mit dem Ostblock und eine baldige Wiedervereinigung verdorren. Vor diesem Hintergrund leuchteten Adenauers Politik der Westbindung und die Anlehnung an die USA immer mehr Bundesbürgern ein. Außerdem schien der Kanzler auf seinen zahlreicher werdenden Auslandsreisen von den westlichen Staats- und Regierungschefs inzwischen fast als gleichrangiger Partner akzeptiert zu werden. Zu derselben Zeit fand auch ein Umschwung in den Meinungsumfragen statt. Die Zustimmungsraten Adenauers stiegen von 34 auf 57% zum Zeitpunkt der Wahl im September 1953. Das wichtigste Ergebnis der Wahl von 1953 war neben dem deutlichen Vertrauensvotum für Adenauer die Reduzierung der im Bundestag vertretenen Parteien. 1949 hatten die kleineren Parteien 80 von 402 Abgeordneten gestellt. 1953 waren es nur noch 45. Weder den Kommunisten noch der Bayernpartei gelang der Wiedereinzug ins Parlament. Die Rechtsradikalen brachten es auf ganze 1,1%. Neben den Vertriebenen und Flüchtlingen gab es eine weitere Bevölkerungsgruppe, deren Position in der westdeutschen Gesellschaft offen und deren Einstellung gegenüber den neuen Verhältnissen prekär war: die ehemaligen Funktionäre und Mitglieder der NSDAP sowie andere Anhänger des Nationalsozialismus. Viele von ihnen stammten aus den gehobenen Mittelschichten, hatten zur politischen und wirtschaftlichen Elite des NS-Regimes gehört und bildeten ein latentes Bedrohungspotenzial für die neue demokratische Ordnung. Die Siegermächte reagierten auf diese Gefahr, indem sie in den ersten 4 Jahren nach Kriegsende eine entschiedene Politik der Entnazifizierung vorantrieben. Die Amerikaner initiierten 1946 zusätzlich ein umfassendes Entnazifizierungsprogramm, das darauf zielte, die deutsche Gesellschaft insgesamt von nationalsozialistischem Gedankengut zu befreien. Jeder Deutsche über 18 Jahren sollte einen 133 Punkte umfassenden Fragebogen ausfüllen, in dem er über seinen Lebenslauf und über seine Mitgliedschaft in NS-Organisationen Auskunft zu geben hatte. Gemäß dieser Angaben wurden die Befragten in verschiedene Kategorien eingeteilt: Hauptschuldige, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Die alliierte Entnazifizierungspolitik zwang überzeugte Nationalsozialisten, sich in den ersten Jahren nach Kriegsende in der Öffentlichkeit zurückzuhalten. Dies gab den demokratischen Kräften beim Aufbau von Parteien, Länderregierungen, Presse und Rundfunk einen Startvorteil, den sie in der Weimarer Republik nicht genossen hatten. In der westdeutschen Gesellschaft stieß die Politik der Siegermächte auf beinahe einhellige Ablehnung. Hatte man den Unmut über die Entnazifizierung anfangs nur halblaut hinter vorgehaltener Hand geäußert, so wurde die Kritik schon wenige Jahre nach Kriegsende lauter und dominierte seit etwa 1948 die öffentlichen Diskussionen. Dabei spielten zum Teil berechtigte Einwände gegen das aufwendige bürokratische Verfahren der alliierten Entnazifizierungspolitik eine Rolle, das nicht immer gerechte Ergebnisse hervorzubringen schien. Hinzu kam, dass viele Mitläufer ihre Posten verloren und erhebliche Lücken im Verwaltungsapparat und im Bildungswesen hinterließen, die kaum zu füllen waren. Mindestens ebenso wichtig war, dass nicht nur beim Kreis der tatsächlich Betroffenen, sondern weit darüber hinaus das Bedürfnis wuchs, sich von der schlimmen Zeit alliierter Fremdherrschaft abzugrenzen und einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen. Man sehnte sich nach Ruhe und einem Neuanfang, wollte nicht mehr mit unerfreulichen Erinnerungen an eine schreckliche Vergangenheit behelligt werden. Aufmerksame Zeitgenossen wie der Politikwissenschaftler und Publizist Dolf Sternberger haben dieses Phänomen als vitale Vergesslichkeit bezeichnet. Der Bundestag verabschiedete als eine seiner ersten Maßnahmen überhaupt das Straffreiheitsgesetz. Es amnestierte damit alle vor dem 15. September 1949 begangenen Straftaten. Im Dezember 1950 verabschiedete der Bundestag Empfehlungen zum Abschluss der Entnazifizierung, die sich an die seit 1949 mit der Fortführung der Denazifizierung betrauten Bundesländer richteten. In diesen Empfehlungen wurde zwar gefordert, strafrechtlich schuldig gewordene nationalsozialistische Aktivisten wirksam zur Rechenschaft zu ziehen. Gleichzeitig fand mit ihnen jedoch die von den Alliierten begonnene Entnazifizierungspolitik de facto ein Ende. Es wäre ein Fehler, würde man in der Politik von Amnestie und Wiedereingliederung ehemaliger Nazis eine Rehabilitierung des NS-Regimes in der Bundesrepublik erblicken. Die Vergangenheitspolitik in der ersten Hälfte der Adenauer-Ära hatte vielmehr eine wichtige Kehrseite, die politische Distanzierung vom Nationalsozialismus. Die politische Rhetorik und das demokratische Selbstverständnis der Bonner Republik wurden von einer entschiedenen Abgrenzung gegenüber der NS-Diktatur geprägt. Vormalige Anhänger der Hitlerherrschaft konnten nach 1949 zwar zumeist wieder in ihre gesellschaftlichen und beruflichen Stellungen zurückkehren. Sie genossen dieselben staatsbürgerlichen Rechte wie alle anderen Bundesbürger. Aber das öffentliche Bekenntnis zu Nationalsozialismus und Antisemitismus war tabuisiert. Verstöße wurden geahndet. Der Wahlsieg der Union machte deutlich, dass Adenauers Konzept der Integration ehemaliger Nationalsozialisten aufgegangen war. Anders als zu Weimarer Zeiten bildete sich auf der politischen Rechten keine nationalistische, undemokratische Partei, die Unzufriedene sammelte und die neue Ordnung schmähte. Ein großer Teil früherer NSDAP-Anhänger sah seine Interessen 1953 von den Christdemokraten gut vertreten. Dieselben Deutschen, die noch wenige Jahre zuvor in ihrer Mehrheit dem Diktator Hitler zu Füßen gelegen hatten oder ihm zumindest ohne Murren gefolgt waren, stimmten auf einmal massenweise für demokratische Parteien. Selbst der Bundeskanzler, der sich Zeit seines Lebens eine gewisse Skepsis gegenüber der demokratischen Wandlung seiner Landsleute bewahrte, jubelte. Als Folge des ökonomischen Aufschwungs verdoppelten sich zwischen 1950 und 1963 die Nettoreallöhne der Bundesbürger. Die durchschnittliche Arbeitswoche in der Industrie dauerte 6 Tage und hatte knapp 50 Stunden. Das änderte sich erst Mitte der 50er Jahre mit der Einführung der 5-Tage-Woche und des langen Wochenendes. Im Juli 1960 vereinbarte die IG Metall mit dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall im sogenannten Bad Homburger Abkommen sogar die stufenweise Einführung der 40-Stunden-Woche. Anfang 1963 legte das Bundesurlaubsgesetz einen bezahlten Mindesturlaub von 18 Tagen fest. Die Erfahrung kontinuierlichen Wirtschaftswachstums, ständig steigender Einkommen, sicherer Jobs und zunehmenden Wohlstands als Lohn harter Arbeit prägte eine ganze Generation. Ein großer Teil des erarbeiteten Wohlstands wurde nicht direkt ausgegeben, sondern beiseite gelegt. Die Gesellschaft der frühen Bundesrepublik war noch nicht die Konsumgesellschaft späterer Jahrzehnte, sondern von eisernem Sparwillen geprägt. Schon nach wenigen Jahren war die Mehrzahl der westdeutschen Haushalte praktisch schuldenfrei. Der Soziologe Helmut Schelsky interpretierte die gesellschaftlichen Veränderungen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg 1953 als Übergang von einer Klassengesellschaft zu einer nivellierten Mittelstandsgesellschaft, die ebenso wenig proletarisch wie bürgerlich, sondern kleinbürgerlich-mittelständisch sei. Eine Umverteilung von Reichtum in nennenswertem Umfang fand in der Adenauer-Ära ebenso wenig statt wie ein breiter Elitenaustausch. Was es gab, war eine spürbare Anhebung des Lebensstandards aller Schichten aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs und eine stärkere Durchlässigkeit sozialer Hierarchien für gesellschaftliche Aufsteiger. Dies führte zu einer allmählichen Angleichung der Lebensgewohnheiten, des Freizeitverhaltens, ja selbst des Kleidungsstils breiter Bevölkerungskreise. Ein wichtiges Kennzeichen des rasanten Wandels der westdeutschen Gesellschaft in den 50er Jahren war der Grad ihrer Motorisierung. Mit steigendem Wohlstand wurde ein eigenes Auto für immer mehr Menschen erschwinglich, zumal mit dem Käfer, ein Volkswagen, in die Massenproduktion ging. Insgesamt verachtfachte sich zwischen 1950 und 1960 der Pkw-Bestand in der Bundesrepublik. Und das war erst der Anfang jenes Autobooms, der im Verlauf der 60er Jahre voll einsetzte. Auf dem Gebiet der Massenmedien machte sich der gesellschaftliche Umbruch durch den Übergang vom Radio zum Fernsehzeitalter bemerkbar. Das Radio als Leitmedium des Wiederaufbaus wurde seit Ende der 50er Jahre zunehmend vom rasch aufkommenden Fernsehen als führendes Medium in der beginnenden postindustriellen Wohlstandsgesellschaft ersetzt. Der Rückzug ins Private, die Konzentration auf den eigenen engen Bereich und aufs eigene Fortkommen war ein grundlegendes Merkmal der westdeutschen Mentalität jener Jahre. In den ersten Jahren der Bundesrepublik richteten die Westdeutschen ihre Energie darauf, der Misere von Kriegs- und Nachkriegszeit zu entkommen. Weniger der Aufbau einer neuen, besseren Gesellschaft war ihr Ziel, als vielmehr die Wiedererrichtung dessen, was man vor dem Krieg schon einmal erreicht zu haben glaubte. Nicht zufällig weisen die ästhetischen Vorlieben jener Jahre, von der Wohnungseinrichtung über das Möbeldesign bis zu Kinoplakaten und dem für heutige Ohren merkwürdig heldisch klirrenden Sprachduktus der Rundfunk- und Fernsehsprecher, Ähnlichkeiten mit den 30er Jahren auf. Zugespitzt könnte man sagen, die Westdeutschen wollten nach der Währungsreform und der Gründung der Bundesrepublik die Zeit zurückdrehen und die 30er Jahre noch einmal durchleben, nur besser. Besser machen bedeutete für die meisten in diesem Zusammenhang, sich von der Politik fernzuhalten. Nicht nur von nationalsozialistischer, sondern von Politik überhaupt. Die meisten verbrachten die Freizeit zu Hause. Im Zentrum des Lebens stand die Arbeit, weiter unten auf der Prioritätenliste rangierten die Pflege von Hobbys wie Lesen, Gartenarbeit, Radio hören oder Spazierengehen. Meinungsumfragen bestätigten eine beträchtliche Gleichgültigkeit gegenüber der Politik. 2/3 der Bevölkerung zeigten sich desinteressiert. Hinzu kam schiere Unkenntnis. Ein großer Teil der Westdeutschen machte sich nicht die Mühe, die Grundelemente des neuen politischen Systems kennenzulernen. Veränderungen in der öffentlichen Meinung eines Landes, Umbrüche kollektiver Stimmungen und Geisteshaltungen sind schwierig nachzuweisen und erst recht kaum exakt zu datieren. Oft sind es scheinbar zusammenhanglose Ereignisse und Entwicklungen in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen, die aus der Vogelperspektive ein Bild tiefgreifenden Wandels ergeben. Vieles spricht dafür, dass im letzten Drittel der 50er Jahre zahlreiche derartige Tendenzen kulminierten. In der Folge begann sich die Nachkriegsmentalität der bundesrepublikanischen Gesellschaft aufzulösen und machte sukzessive anderen, pluralistischeren, individualistischeren, stärker konsum- und freizeitorientierten, auch zukunftsfreudigeren Einstellungen und Werthaltungen Platz. Eine Entwicklung, die sich in den Meinungsumfragen gegen Ende der 50er Jahre abzeichnete, war das langsame Verblassen autoritärer Führungsideale. Das galt für die Familie, wo die Ehen allmählich etwas gleichberechtigter und partnerschaftlicher wurden und wo Kinder nicht mehr nur parieren mussten. Die nachlassende Attraktivität autoritären Führungsstils machte sich auch in der politischen Arena bemerkbar, wo Adenauers einsame Entschlüsse zunehmend heftige Proteste hervorriefen. Auf breitere Bevölkerungskreise wirkte, was sich gleichzeitig und unabhängig von der sogenannten Hochkultur in der Populärkultur veränderte. Einflüsse der amerikanischen Kulturindustrie waren zwar kein völlig neues Phänomen in Deutschland, sie nahmen jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere mit der Besatzungsherrschaft und Umerziehungspolitik, deutlich zu. Nun gab es in beinahe allen Kinos amerikanische Filme zu sehen. Radiostationen spielten Jazzmusik, später auch Rock'n'Roll. Filmstars wie James Dean und Musiker wie Elvis Presley avancierten für viele junge Männer zu Vorbildern, was Haarschnitt, Kleidung und lässiges Benehmen anging. Junge Frauen orientierten sich an Marilyn Monroe oder Audrey Hepburn. Ein weiteres Indiz für einen tiefgreifenden Mentalitätswandel am Ende der 50er Jahre kann man in der sich ändernden Einstellung gegenüber der nationalsozialistischen Vergangenheit sehen, die bis weit in die 50er Jahre hinein ein Tabuthema gewesen war. Ein großer Teil der Deutschen nahm die abstrakte Verurteilung des Nationalsozialismus eher achselzuckend hin, als ihr zuzustimmen. In der persönlichen Erinnerung der Zeitgenossen waren die Friedensjahre des Dritten Reiches eine gute Zeit. Was die nationalsozialistischen Verbrechen anbetraf, so tendierte man dazu, sie mit dem am eigenen Leibe erfahrenen Leid, an der Front, im Bombenkrieg oder auf der Flucht vor der Roten Armee, aufzurechnen. Die spürbare Stabilisierung der Bundesrepublik und die Entspannungsphase im Kalten Krieg ließen das Gefühl innerer und äußerer Gefährdung schwinden, das dazu beigetragen hatte, die Vergangenheit unter einer Art Quarantäne zu stellen. Die juristische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit, die nach 1945 von den Alliierten begonnen worden und in der Frühphase der Bundesrepublik fast völlig zum Erliegen gekommen war, setzte wieder ein. In der zweiten Hälfte der 50er Jahre fanden vor westdeutschen Gerichten im Schnitt jährlich 13 Hauptverhandlungen gegen NS-Straftäter statt. Zwischen 1961 und 1965 stieg die Zahl auf 21. Die Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit wurde zu einem Thema, an dem die deutsche Öffentlichkeit zunehmend Interesse gewann. Die prägende politische Ideologie im Zeitalter des Kalten Krieges war der Antitotalitarismus. Er bildete während des Kalten Krieges die große mobilisierende und integrierende Kraft innerhalb des westlichen Lagers. Mit seiner Hilfe interpretierte und analysierte man die machtpolitische, wirtschaftliche und kulturelle Herausforderung durch die Sowjetunion, die in der Regel als Kampf der Freiheit gegen Tyrannei und Kollektivismus gedeutet wurde. In Westdeutschland war das Klima in den 50er Jahren von der Ablehnung des Totalitarismus geprägt. Ausdruck fand dieser antitotalitäre Grundkonsens zum Beispiel am 16. November 1951, als die Bundesregierung beim Karlsruher Verfassungsgericht gleichzeitig zwei Verbotsanträge stellte. Einen gegen die neonazistische Sozialistische Reichspartei, den anderen gegen die Kommunistische Partei. Freilich wäre es verfehlt anzunehmen, der Kampf gegen Rechts- und Linksextreme wäre in der Frühzeit der Bonner Republik mit gleicher Energie in beide Richtungen geführt worden. Das verbot sich schon deshalb, weil auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges von den Kommunisten eine größere Gefahr ausging als vom Nationalsozialismus, zu dem sich nur noch eine verschwindende Minderheit offen bekannte. Unter dem breiten Dach des Antitotalitarismus fanden in den 50er Jahren ganz unterschiedliche Weltanschauungen mit zum Teil gegensätzlichen Ideen vom Wesen des Menschen, des Staates und der Gesellschaft Platz. Einflussreich in christlich-konservativen Kreisen war die Vorstellung von einer besonderen Mission des christlichen Abendlandes im Kampf gegen den atheistischen Kommunismus. Nach 1945 erlebte der Abendlandsbegriff eine Renaissance. Er hatte den Vorzug, anders als Begriffe wie das Reich oder Mitteleuropa, nicht vom Nationalsozialismus diskreditiert worden zu sein. Zudem fügte er sich mit seiner Frontstellung gegen Säkularisierung und Atheismus nahtlos in das Blockdenken des Kalten Krieges ein. Die Mission des Abendlandes diente nicht nur als ideologische Bemäntelung politischer und ökonomischer Realitäten, sondern wirkte als eigenständig motivierende und vorwärtstreibende Kraft bei der europäischen Einigung. Der Gedanke an das Reich Karls des Großen schien einem im katholischen Milieu aufgewachsenen Politiker wie Adenauer keineswegs abwegig, sondern durchaus vertraut. Katholiken wie Protestanten identifizierten den Westen mit der Partei Gottes und den Osten mit der Partei des Teufels. Sie propagierten nicht selten einen Kreuzzug gegen den Kommunismus als Notwendigkeit der Stunde. Die elitär-ständischen, im Grunde vormodernen Gesellschaftsideale der Abendländer gerieten jedoch seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre immer deutlicher in Widerspruch zu den individualistischen, pluralistischen und sozial nivellierenden Tendenzen amerikanischer Massenkultur. Die wichtigsten Protestwellen der 50er Jahre gingen von militärischen Fragen aus. Am 29. Januar 1955 lud SPD-Vorsitzender Erich Ollenhauer zusammen mit dem evangelischen Theologieprofessor Helmut Gollwitzer und dem Heidelberger Soziologen Alfred Weber zu einer Kundgebung in die Frankfurter Paulskirche ein. Dort wurde vor etwa 1000 Gästen ein von SPD und DGB initiiertes deutsches Manifest verkündet. Es protestierte gegen den NATO-Beitritt der Bundesrepublik, wie er im Oktober 1954 in den Pariser Verträgen festgeschrieben worden war, und rief zu entschlossenem Widerstand gegen die Ratifizierung der Verträge im Bundestag auf. Der außerparlamentarische Protest in der sogenannten Paulskirchenbewegung konnte allerdings nicht verhindern, dass 3 Monate später die Pariser Verträge im Bundestag ratifiziert wurden. Gut 2 Jahre später kam es bei der Diskussion um die Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomraketen zu einer Neuauflage der Paulskirchenkonstellation. Wieder suchte die SPD das Bündnis mit einer außerparlamentarischen Opposition, die sich vorwiegend aus bürgerlichen Kreisen rekrutierte und neben engagierten Intellektuellen und Kirchenleuten diesmal auch zahlreiche Wissenschaftler und Ärzte umfasste. Im Vergleich zur Ohne-mich-Welle der frühen 50er Jahre zeichnete sich der Widerstand gegen die Atombewaffnung durch eine zeitweise verbesserte Organisation und Konzertierung des Protests aus. Zwischenzeitlich genoss die Anti-Atom-Bewegung recht breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Einer Umfrage vom April 1958 zufolge hießen 52% der Westdeutschen Streikmaßnahmen gut, um die Atombewaffnung zu verhindern. Wenig später versickerte der Protest, nachdem der Bundestag im März 1958 für die Atombewaffnung der Bundeswehr gestimmt und damit vollendete Tatsachen geschaffen hatte. Zudem gelang es der Regierung, antikommunistische Ängste der Bevölkerung gegen die Atomgegner zu mobilisieren. Eine Bevölkerungsgruppe, die man in den 50er und frühen 60er Jahren regelmäßig im Lager des Protests gegen die Politik der Regierung fand, waren die Intellektuellen. Da es in der Bonner Republik, anders als in Weimar, nach den Verheerungen des Dritten Reichs keinen lautstarken, regierungskritischen Rechtsintellektualismus mehr gab, bestimmten linke und linksliberale Schriftsteller, Publizisten und Akademiker das Bild. Sie litten an der gesellschaftlichen Grundstimmung, die sie als spießig, muffig, intolerant und rückwärtsgewandt empfanden. Neben Adenauers autoritärem Regierungsstil, seiner gelegentlich allzu deutlich werdenden Missachtung des Parlaments und der Entpolitisierung weiter Bevölkerungskreise, richtete sich das Unbehagen der Intellektuellen in erster Linie gegen das, was sie für den geistlosen Materialismus des Wirtschaftswunders und den rücksichtslosen Egoismus einer Ellenbogengesellschaft hielten. Derartige Sorgen veranlassten Hans-Werner Richter dazu, 1956 den Grünwalder Kreis ins Leben zu rufen. In ihm versammelten sich regierungskritische Publizisten, Schriftsteller und Wissenschaftler. Nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft im Sommer 1954 schien die Zeit der supranationalen Integration abgelaufen zu sein. Die Idee einer politischen Union, die im EVG-Projekt angelegt war, und der damit verbundene Gedanke eines gemeinsamen Marktes wirkten ebenso unrealisierbar wie die Europaarmee. Auch von der Montanunion hatte man sich mehr versprochen. Der frische Wind in der Europapolitik der Mitte der 50er Jahre spürbar wurde, blies aus verschiedenen Richtungen. Im Zentrum der Verhandlungen auf Regierungsebene stand einmal mehr das deutsch-französische Verhältnis. Beide Seiten hatten 1956 ein Interesse daran, die europäische Integration zu intensivieren. Adenauer sah in einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft eine Vertiefung der Westintegration, die die deutsch-französische Aussöhnung besiegeln würde. Allerdings blieb eine Reihe handfester Gegensätze. In Frankreich lehnte man nach den Erfahrungen mit dem EVG-Vertrag die Errichtung supranationaler Organisationen ab. Zudem fürchtete die französische Industrie die deutsche Konkurrenz. Als Ausgleich für die Öffnung des französischen Marktes gegenüber deutschen Industriegütern forderte Paris, die Bundesrepublik müsse sich ihrerseits für Agrarprodukte aus Frankreich öffnen. Am 25. März 1957 wurden in Rom der Vertrag über die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, Euratom, und der Vertrag über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, feierlich unterzeichnet. Der erste Vertrag war das Ergebnis des Monnet-Ansatzes, der zweite das Produkt der belgisch-niederländischen Initiative. Folgenreich ist nur die EWG gewesen. Euratom hat kaum greifbare Erfolge erzielt. Die EWG dagegen hatte langfristig enorme Konsequenzen und trieb den Einigungsprozess in Westeuropa entscheidend voran. Es sei ihre Aufgabe, hieß es in Artikel 2 des Vertrags, durch die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und die schrittweise Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten eine harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, eine beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung, eine größere Stabilität, eine beschleunigte Hebung der Lebenshaltung und engere Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern. Die Kernidee bestand darin, die institutionelle Struktur der Montanunion auf die Wirtschaftsgemeinschaft zu übertragen. Innenpolitisch bereitete die Ratifizierung der römischen Verträge in der Bundesrepublik keine Schwierigkeiten. Erstmals war sich die SPD mit der Union über einen Europavertrag einig. In der Schlussabstimmung im Juli 1957 fand sich eine große Mehrheit für die Ratifizierung der Verträge. Die seltene Einmütigkeit führte dazu, dass die Gründung der EWG von der bundesdeutschen Öffentlichkeit kaum beachtet wurde. Man sollte sich hüten, den Schluss zu ziehen, die EWG habe von Beginn an den Königsweg zum Erfolg der europäischen Integration dargestellt, der einer inneren Gesetzmäßigkeit folgend zwangsläufig von Rom nach Maastricht geführt habe. Aus der Perspektive der Zeitgenossen nahm sich die Entwicklung zunächst anders aus. Der Zusammenschluss in der EWG blieb Stückwerk. Die meisten westeuropäischen Staaten standen abseits. Die Zusammenarbeit auf dem Atomsektor kam nur stockend, die Koordination der Verkehrs- und Energiepolitik gar nicht voran. Ein politisch und militärisch voll integriertes Westeuropa, wie man es mit der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft anvisiert hatte, gab es nicht. Im Verhältnis der Bundesrepublik nach Osten markierte das Jahr 1955 ebenfalls einen Einschnitt. Der Preis, den die Bonner Republik für die Erlangung ihrer Souveränität zahlen musste, bestand darin, dass auch die Sowjetunion ihren Teil Deutschlands rasch und vollständig in ihr Bündnissystem integrierte. Eine Vereinigung von Bundesrepublik und DDR, es recht die Rückgewinnung der ehemals deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße, rückten in immer weitere Ferne. Es ging in der Deutschlandpolitik nicht mehr vorrangig um den Ausbau der eigenen Stellung, sondern darum, das Erreichte zu festigen und zu verteidigen. Die Realisten unter den westdeutschen Politikern waren sich dessen bewusst, auch wenn sie öffentlich an der Wiedervereinigungsrhetorik festhielten und weiter eine Politik der Stärke predigten. Hinsichtlich der DDR ergriff der Kanzler Anfang 1958 noch einmal die Initiative. In einem Gespräch mit dem sowjetischen Botschafter in Bonn, Andrei Arsmirnow, am 19. März, ließ er die Frage fallen, ob die UdSSR bereit sei, der DDR den Status Österreichs zu geben. Adenauer spielte auf den Staatsvertrag für Österreich vom 15. Mai 1955 an, mit dem nach jahrelangen Verhandlungen das Besatzungsstatut und die Viermächteherrschaft in Österreich beendet worden waren. Das Land erhielt seine Unabhängigkeit und die, teilweise eingeschränkte, Souveränität. Gleichzeitig wurde das wirtschaftliche und politische Anschlussverbot an Deutschland erneuert, Österreich zur militärischen Neutralität und Blockfreiheit verpflichtet. In Adenauers Vorschlag einer Österreich-Lösung war nicht mehr die Rede von freien Wahlen in Gesamtdeutschland oder einer Vereinigung zu den Konditionen des Westens. Stattdessen ging es um konkrete Verbesserungen für die Menschen in der DDR. Implizit gestand der Kanzler ein, dass seine bisherige Deutschlandpolitik vorläufig gescheitert war und die Hoffnungen auf eine Wiedervereinigung bis auf Weiteres begraben werden mussten. Moskau erschien Adenauers Vorstoß wenig attraktiv. Er lief aus Sicht der Sowjetführung darauf hinaus, dass sie ihren Teil Deutschlands aufgeben musste, während der Westen seinen Teil behielt. Die Initiative verlief im Sand. Hinzu kam, dass es der Sowjetunion am 4. Oktober 1957 als erstem Staat gelungen war, einen Nachrichtensatelliten, den Sputnik, ins Weltall zu senden. Der Sputnik-Schock erschütterte das technologische Überlegenheitsgefühl des Westens. Die als hoffnungslos rückständig angesehene UdSSR avancierte zum ernsthaften Gegner, ja zum potenziell überlegenen Rivalen. Amerika rückte in die Reichweite sowjetischer Interkontinentalwaffen. Voller Zuversicht sprach Chruschtschow vom Wettbewerb der Systeme, den es für die UdSSR zu gewinnen gelte. Auf der anderen Seite führte die Massenabwanderung Hunderttausender, die über die offene innerstädtische Grenze in Berlin aus der DDR flohen, um im Westen einen höheren Lebensstandard und größere politische Freiheit zu finden, der Welt eine fundamentale Schwäche des Ostens vor Augen. Im Vollgefühl seiner neuen Stärke entschied sich Chruschtschow, das Berlin-Problem offensiv anzugehen und die Phase der zögerlichen Entspannung seit Stalins Tod zu beenden. Am 10. November 1958 forderte er, die Überreste des Besatzungsregimes in Berlin müssten beseitigt werden. Knapp drei Wochen später bekräftigte er seine Drohung in diplomatischen Noten an die drei Westmächte. Wie Stalin 1948 bei der Berlin-Blockade nutzte er die exponierte Lage der Stadt als Druckmittel, um seine deutschlandpolitischen Vorstellungen durchzusetzen. Chruschtschow blockierte nicht wie Stalin die Zufahrtswege nach Berlin, er ging subtiler vor und drohte, die sowjetische Kontrolle des Berlin-Verkehrs in die Hände der DDR zu übergeben. Zweitens ging es der UdSSR nicht mehr darum, eine gesamtdeutsche Perspektive offen zu halten. Vielmehr wollte sie den Status quo der deutschen Teilung durch die Westmächte förmlich anerkannt sehen. Der sowjetische Schachzug konfrontierte die Westmächte mit einem Dilemma. Wenn sie in Verhandlungen über den Status Westberlins einstiegen, beugten sie sich sowjetischen Druck, untergruben ihre eigene Position in Berlin und werteten die DDR auf. Zeigten sie sich unbeugsam, mussten sie damit rechnen, sich eher den Weg nach Berlin freizukämpfen, als Transitpapiere von DDR-Grenzern abstempeln zu lassen. Das Szenario eines wegen Berlin begonnenen Nuklearkrieges schwebte über der Situation. Vor diesem Hintergrund entschieden sich die westlichen Alliierten für eine hinhaltende Verhandlungstaktik. Man ließ die gesetzte Frist von 6 Monaten verstreichen und begann auf verschiedenen Ebenen langwierige Gespräche, in denen man der UdSSR schrittweise entgegenkam, den Maximalforderungen des sowjetischen Staats- und Parteichefs jedoch nicht entsprach. So erklärten sich die Westmächte auf der Genfer Außenministerkonferenz, die im Mai 1959 zusammentrat, bereit, das Berlin-Problem losgelöst von den Fragen von Wiedervereinigung und Abrüstung zu verhandeln. Die UdSSR wähnte sich in der stärkeren Position und glaubte durch Abwarten größere Zugeständnisse erreichen zu können. Dementsprechend ergebnislos verlief das Treffen zwischen Eisenhower und Chruschtschow im September 1959 in Camp David. Für die Bundesregierung galt es, zwei Entwicklungen zu verhindern: eine sichtbare Aufwertung oder gar eine internationale Anerkennung der DDR und eine Einigung der Siegermächte über die Köpfe der Deutschen hinweg. Die westdeutsche Seite musste konstruktive Vorstellungen entwickeln. Daher ließ der Kanzler um die Jahreswende 1958-59 von Globke ein Konzept entwerfen, das später zu einem vollständigen Vertragsentwurf ausgearbeitet wurde. Adenauers Besorgnis wuchs weiter, nachdem die Amerikaner im November 1960 einen neuen Präsidenten gewählt hatten, den demokratischen Senator John F. Kennedy. Für die amerikanische Deutschlandpolitik unter Kennedy lautete das Ziel nicht mehr Wiedervereinigung und Korrektur der Oder-Neiße-Grenze, stattdessen war in Washington jetzt nur mehr von der Lösung der deutschen Frage oder vom Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes die Rede. Die Bonner Regierung sollte nicht nur dazu bewegt werden, die Oder-Neiße-Linie zu akzeptieren, sondern auch die DDR de facto, wenn auch nicht unbedingt förmlich, anzuerkennen. Chruschtschow interpretierte die Gesprächsbereitschaft des Präsidenten, der auf ein rasches Treffen mit dem sowjetischen Staats- und Parteichef drängte, als Schwäche. Bei ihren ersten Gesprächen in Wien am 3. und 4. Juni 1961 setzte er John F. Kennedy in der Berlin-Frage unter Druck. Abermals drohte er in ultimativer Form, einen Separatfriedensvertrag mit der DDR abzuschließen und ihr die Kontrolle über die Transitwege nach West-Berlin zu übertragen. Kennedy reagierte am 25. Juli in einer Rundfunk- und Fernsehansprache, in der er seine Position bezüglich der geteilten Stadt deutlich machte. Die drei Grundbedingungen amerikanischer Berlin-Politik seien die Anwesenheit alliierter Truppen, der freie Zugang zur Stadt durch ostdeutsches Territorium sowie die Freiheit und Lebensfähigkeit West-Berlins. SED-Chef Ulbricht drängte schon seit längerem die Grenze innerhalb Berlins noch vor Abschluss eines Separatvertrages mit der DDR zu schließen. Im März 1961 wurde sein Ansinnen auf einer Tagung der Warschauer Paktstaaten abgelehnt. Chruschtschow setzte zu diesem Zeitpunkt noch darauf, den unerfahrenen amerikanischen Präsidenten überrumpeln zu können. Erst als er nach dem gescheiterten Gipfeltreffen mit Kennedy in Wien erkannte, dass eine freie Stadt Regelung Krieg mit den USA bedeuten konnte, stimmte er der Abriegelung Ostberlins zu. Ulbricht hatte hinter den Kulissen auf eine Schließung der Grenze hingearbeitet und schon seit Wochen unter größter Geheimhaltung mit den Planungen zum Mauerbau beginnen lassen. Am 13. August 1961 fing die Volksarmee der DDR an, die 46 Kilometer lange innerstädtische Grenze mit Stacheldraht abzuriegeln. 3 Tage später begann der Bau der Mauer. In West-Berlin reagierte man entsetzt und verstört, nicht nur auf die Teilung der Stadt, sondern auch auf die Gelassenheit, mit welcher die Westmächte und die Bundesregierung den Maßnahmen der östlichen Seite zuzuschauen schienen. Tatsächlich ließen die Spannungen um Berlin nach dem Mauerbau nach, auch wenn Chruschtschow seine Forderung nach einer freien Stadt noch eine Weile aufrechterhielt und weiter drohte, einen Separatfriedensvertrag mit der DDR abzuschließen. Erst Ende 1962, nachdem der sowjetische Versuch, Mittelstreckenraketen auf Kuba zu stationieren, gescheitert war und die Welt im Oktober in der Kuba-Krise am Rand eines Atomkriegs gestanden hatte, beendete die UdSSR stillschweigend die Berlin-Krise. Nun löste Moskau die sowjetische Stadtkommandantur auf und übertrug ihre Befugnisse einer DDR-Behörde. Gleichzeitig hielt Moskau jedoch an seinen Rechten und Verantwortlichkeiten für Berlin und Gesamtdeutschland fest, wie sie sich aus dem Potsdamer Abkommen ergaben. Der US-Präsident war nun entschlossen, mit der UdSSR zu einem friedlichen Ausgleich zu kommen. Die Politik der Konfrontation war spätestens in der Kuba-Krise an ihre Grenzen gestoßen, die Rhetorik des Kalten Krieges zunehmend unglaubwürdig geworden. Das Zeitalter der Entspannung brach an. Auch in der Bundesrepublik konnte man die veränderten weltpolitischen Vorzeichen nicht ignorieren. Bei allen Parteien beschleunigte der Mauerbau die Umorientierung ihrer Deutschland- und Ostpolitik. Besonders radikal war der Neuansatz bei den Berliner Sozialdemokraten um Willy Brandt und seinen Berater Egon Bahr. Nicht zufällig gehörten sie, die in Berlin die veränderte Lage und ihre Auswirkungen hautnah miterlebten, zu den ersten, die Konsequenzen zogen. Am Tag des Mauerbaus hatte Brandt trotzig verkündet, man dürfe sich niemals mit der brutalen Spaltung dieser Stadt, mit der widernatürlichen Spaltung unseres Landes abfinden und wenn die Welt voll Teufel wär. Ein gutes Jahr später erklärte er bei einem USA-Besuch, wir müssen mit der Mauer leben. Selbst in Adenauers CDU, die offiziell an der Politik und den Sprachregelungen des Kalten Krieges festhielt, gerieten die außenpolitischen Konzepte in Bewegung. Auch für die Christdemokraten war der Mauerbau die Stunde der großen Desillusion. Eine Anerkennung der DDR kam für sie zwar weiterhin nicht in Frage, doch östlich von Oder und Neiße sahen der neue Außenminister Gerhard Schröder und sein Staatssekretär Karl Carstens diplomatische Spielräume. Weder Schröders Politik der Bewegung noch Adenauers Geheimdiplomatie führten einen diplomatischen Durchbruch herbei. Die UdSSR sorgte dafür, dass in ihrem Machtbereich ohne sie und ohne förmliche Einbeziehung der DDR keine tiefgreifenden Veränderungen stattfanden. Die Sorge vor ostpolitischen Alleingängen der Bundesrepublik war nicht das einzige Problem, das die deutsch-amerikanischen Beziehungen belastete. Die Vertrauenskrise reichte bis zur Genfer Gipfelkonferenz von 1955 zurück. Seit damals argwöhnte Adenauer, die USA und UdSSR könnten sich über die Köpfe der Deutschen hinweg verständigen und auf ihre Kosten einen Ausgleich suchen. Besorgt registrierte die Bundesregierung Diskussionen über Abrüstungspläne in Mitteleuropa. Auch Adenauer erkannte, dass in der atomaren Aufrüstung der zurückliegenden Jahre und in der gegenseitigen nuklearen Vernichtungskapazität der Supermächte ein wichtiger Anreiz für eine auf Entspannung gerichtete Politik angelegt war. Im Gegensatz zur SPD hielt er diese Tendenzen jedoch nicht für nützlich, sondern für potenziell bedrohlich. Entsprechend alarmiert reagierte er im Sommer 1956 auf den sogenannten Redford-Plan, der eine drastische Verringerung der US-Streitkräfte um 800.000 Mann vorsah, die durch einen Ausbau der nuklearen Kapazität kompensiert werden sollte. Dieses Vorhaben lag in der Logik der geltenden Nukleardoktrin der NATO, der sogenannten massiven Vergeltung. Ihr zufolge sollten die konventionellen Streitkräfte des Bündnisses als eine Art Abwehrschild dienen, um einen sowjetischen Angriff zurückzuschlagen oder wenigstens aufzuhalten, ehe der Gegenschlag mit Hilfe amerikanischer Nuklearwaffen erfolgte. Der Kanzler fürchtete, durch die Verwirklichung der Pläne könne es zu einer Lockerung des Bündnisses mit den USA kommen. Nicht wenige westdeutsche Politiker sahen wie Adenauer in dieser Konzeption eine potenzielle Gefahr für die noch im Aufbau befindliche Bundeswehr. Sie drohte, zu einer Armee zweiter Klasse herabgestuft zu werden. Ohne eigene Nuklearwaffen wäre sie von der Entscheidung der US-Regierung abhängig, Atomraketen zum Schutz der europäischen Verbündeten einzusetzen. Dies wog umso schwerer, als die USA signalisiert hatten, Frankreich und Großbritannien gegebenenfalls mit taktischen Atomwaffen auszustatten, während die Bundesrepublik sich in den Pariser Verträgen verpflichtet hatte, Nuklearwaffen weder herzustellen noch zu kaufen. Nicht zuletzt Verteidigungsminister Franz Josef Strauß drängte hinter den Kulissen darauf, auch die Bundeswehr müsse mit atomaren Trägerwaffen ausgerüstet werden. Im April 1957 machte sich der Kanzler Strauß' Position öffentlich zu eigen. Nachdem der NATO-Rat in Paris Ende 1957 der Ausrüstung der Partnerstaaten mit taktischen Atomwaffen unter amerikanischer Aufsicht zugestimmt hatte, votierte die CDU-CSU im März 1958 mit ihrer neu gewonnenen absoluten Mehrheit im Bundestag dafür, die westdeutschen Streitkräfte mit US-Kurzstreckenraketen auszustatten. Adenauers Misstrauen gegenüber den USA war jedoch mit der Entscheidung für die Atombewaffnung der Bundeswehr nicht aus der Welt geräumt. Je größer die Spannungen in den Beziehungen zu den USA wurden, desto wichtiger wurde für Adenauers Außenpolitik das Verhältnis zu Frankreich. In Paris hatte seit 1958 ein Politiker das Sagen, der entschiedene Ansichten über Deutschland und die deutsch-französischen Beziehungen hatte. Charles de Gaulle hatte sich von Jugendjahren an mit dem Nachbarn östlich des Rheins beschäftigt. In vielem bewunderte er die Deutschen und stand ihnen zugleich misstrauisch gegenüber. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte er sich zunächst für eine Zerschlagung Deutschlands, die Loslösung des Rheinlands, des Ruhr- und des Saargebiets ein. Freilich war de Gaulle Realist genug, um zu erkennen, dass an eine Lösung der deutschen Frage durch Zerstückelung im Zeitalter des Kalten Krieges nicht mehr zu denken war. Die einzige für Frankreich akzeptable Alternative sah er in der Einbindung der Bundesrepublik in europäische Strukturen. De Gaulle sah in einem starken Westeuropa ein unverzichtbares Gegengewicht gegen die Übermacht der USA und der Sowjetunion. Die Abhängigkeit der Westeuropäer von amerikanischen Nuklearwaffen empfand er als unwürdig und unsicher. Seiner Meinung nach machte die atomare Bedrohung des amerikanischen Kontinents durch sowjetische Langstreckenbomber die Einlösung von Washingtons Sicherheitsgarantien fragwürdig. Dagegen erschien de Gaulle ein wie auch immer gearteter Zusammenschluss der westeuropäischen Nationen unter französischer Führung wünschenswert. Nur im Verbund konnten Frankreich und seine Nachbarn ihre Unabhängigkeit gegenüber den beiden Hauptsiegern des Zweiten Weltkriegs behaupten. Gleichzeitig würde Frankreich als Führungsmacht Europas eine weltpolitische Rolle spielen, die es mit nationalstaatlichen Mitteln allein nicht mehr behaupten konnte. De Gaulles außenpolitische Vision enthielt eine Reihe von Gemeinsamkeiten mit Adenauers Ansichten. Man war sich offenkundig einig über die expansiven Absichten und die aggressive Grundausrichtung der UdSSR, der es entgegenzutreten galt. Hinzu kam die Skepsis über die Verlässlichkeit amerikanischer Sicherheitsgarantien. Auch eine gemeinsame europäische Perspektive verband sie. Dem standen erhebliche Interessendifferenzen und Einschätzungsunterschiede gegenüber, wenn es um die konkrete zukünftige Gestalt von EWG und NATO ging. Der Kanzler konnte und wollte die Distanzierung von den USA nicht so aktiv betreiben wie de Gaulle. Umgekehrt machte der Franzose dem Deutschen unmissverständlich klar, an welche Grundbedingungen er jede weitere Zusammenarbeit knüpfte. Die Hinnahme der vollendeten Tatsachen hinsichtlich der Grenzen, eine Haltung des guten Willens in den Beziehungen mit dem Osten, der vollständige Verzicht auf Atomwaffen, absolute Geduld bei der Wiedervereinigung. Allen inhaltlichen Differenzen zum Trotz gelang es Adenauer und de Gaulle, ein Vertrauensverhältnis herzustellen, das die Beziehungen zwischen beiden Ländern und die Entwicklung des europäischen Einigungsprozesses in den folgenden Jahren prägte. Der Plan einer europäischen politischen Union, den der General dem Kanzler unterbreitete, war der Versuch, die EWG so umzugestalten, dass sie besser mit seinen europapolitischen Konzeptionen übereinstimmte und der politischen Machtstellung Frankreichs nutzbar gemacht werden konnte. Im Kern ging es darum, den Aufgabenbereich der EWG über die wirtschaftliche Integration hinaus auf die Felder von Kultur, Politik und Militär auszudehnen. Ein politisches Gegengewicht sollte gegen den Einfluss der USA geschaffen werden. Aber die Franzosen standen allein mit ihrem Vorhaben, die EWG zur stärkeren Abgrenzung von den USA zu benutzen. In der Bundesregierung rangen verschiedene außenpolitische Denkrichtungen miteinander. Die Gaullisten um den Kanzler setzten auf Paris, weil sie in dem General den einzigen Verbündeten in ihrem Kampf gegen amerikanische Entspannungstendenzen sahen. Atlantiker wie Erhard hingegen sahen in der Anlehnung an Frankreich den Anfang vom Ende des Bündnisses mit den USA. Mit dem Scheitern einer politischen Union gewannen die bilateralen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Frankreich an Bedeutung. Die Wurzeln einer Special Relationship zwischen Bonn und Frankreich reichten bis zum Treffen 1958 zurück, bei dem sich Adenauer und de Gaulle einig gewesen waren, wie wichtig regelmäßige Konsultationen und Kontakte zwischen beiden Regierungen seien. Zunächst war der General die treibende Kraft. 1960 soll er sogar den spektakulären Vorschlag einer Zweierunion innerhalb eines Bundesstaates mit fusionierten Außen- und Verteidigungsressorts sowie einer gemeinsamen Staatsbürgerschaft gemacht haben. Nach allem, was wir wissen, hat der Kanzler den Vorschlag abgelehnt. Doch rückte auch in seinen Plänen wegen der Angst vor schwindender amerikanischer Rückendeckung der Gedanke einer engen Verbindung mit Frankreich stärker in den Mittelpunkt. Die Idee einer engeren politischen und militärischen Kooperation sowie eines intensivierten Kultur- und Jugendaustausches verfestigte sich bei den sorgfältig inszenierten Staatsbesuchen Adenauers in Frankreich Anfang Juli und de Gaulles in der Bundesrepublik im September 1962. Bei beiden Gelegenheiten demonstrierten der Präsident und der Bundeskanzler, wie weit die Aussöhnung der ehemaligen sogenannten Erbfeinde 17 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gediehen war. Erst Anfang Januar 1963 gelangte das Auswärtige Amt in Bonn zu der Überzeugung, ein völkerrechtlicher Vertrag sei notwendig, um eine Verfassungsklage von Abgeordneten auszuschließen, die sich in einer derart wichtigen Frage übergangen fühlten. Der Kanzler, der anfangs skeptisch auf den Vorschlag reagierte, erwärmte sich rasch dafür. Am 22. Januar 1963 wurde im Pariser Élysée-Palast der Vertrag über deutsch-französische Zusammenarbeit unterzeichnet. Er besiegelte nicht nur die Aussöhnung der beiden Nationen nach dem Krieg, sondern schuf auch die Grundkonstruktion jeder deutsch-französischen Zusammenarbeit, die im Verlauf der nächsten Jahrzehnte immer wieder zum Dreh- und Angelpunkt der europäischen Integration wurde. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, heißt es in Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes. Freilich hatte der Parlamentarische Rat darauf verzichtet, den Begriff des Sozialstaates näher zu definieren. Vielmehr verwies die Rede vom sozialen Staat zum Zeitpunkt der Entstehung des Grundgesetzes auf traditionelle Errungenschaften und zugleich auf dringende Aufgaben. Die Errungenschaften bestanden in dem überkommenen System der deutschen Sozialversicherung, wie es mit der Unfall-, Kranken- und Rentenversicherung in der Bismarck-Ära in den 1880er Jahren entstanden und in der Weimarer Republik 1927 durch die Arbeitslosenversicherung ergänzt worden war. Man orientierte sich an den rechtlichen Konstruktionen und den Institutionen der Weimarer Zeit. Es blieb bei der Vielfalt der verschiedenen Kranken- und Rentenversicherungsträger. Die von den Nationalsozialisten abgeschaffte Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung wurde als Bundesanstalt wieder ins Leben gerufen. Die Folge war eine umfangreiche Sondergesetzgebung, die in dem Bundesversorgungs- und Bundesheimkehrergesetz, dem Lastenausgleich von 1952 und dem Bundesvertriebenengesetz von 1953 gipfelten. Nimmt man noch die Einführung der paritätischen Mitbestimmung im Montanbereich 1951 hinzu, so waren mit diesen unbestreitbaren Leistungen die finanziellen Kapazitäten der nur allmählich in Schwung kommenden Volkswirtschaft ausgeschöpft. Erst gegen Ende der Legislaturperiode setzte sich die Überzeugung durch, dass man bald die Periode des Flickwerks beenden und eine umfassende Reform der Sozialleistungen in Angriff nehmen müsse. Adenauer sah sich veranlasst, 1953 im Regierungsprogramm für seine zweite Amtszeit eine groß angelegte Sozialleistungsreform anzukündigen. Im Kern ging es darum, großzügige Hilfen anzustreben und unter allen Umständen am Rechtsanspruch der Versicherten auf Sozialleistungen festzuhalten. Die liberalen Kräfte in der Regierung um Erhard hingegen dachten zusammen mit den Arbeitgeberverbänden und den Vereinigungen der Selbstständigen eher daran, den Gedanken der Selbsthilfe zu stärken und steuerfinanzierte Leistungen nur nach Prüfung der individuellen Bedürftigkeit der Empfänger bereitzustellen. Im Gewirr derartiger Interessenkonflikte blieb die große Sozialreform bis 1955 stecken. Bei den 1957 anstehenden Bundestagswahlen wollte Adenauer jedoch konkrete sozialpolitische Erfolge vorweisen können. Der Druck, konkrete Ergebnisse zu erzielen, wuchs. Da ein Gesamtplan immer noch in weiter Ferne schien, entschied Adenauer im Sommer 1955, man solle vom Gedanken einer großen Reform Abschied nehmen und sich stattdessen auf den wichtigsten Teilbereich konzentrieren, das Rentensystem. Die Rente sollte dynamisiert, das heißt, an die Entwicklung der Löhne angepasst werden, damit auch nicht mehr im Beruf Stehende die Chance hatten, am Wirtschaftsaufschwung teilzuhaben. Entscheidend war, dass der Kanzler diesen Plan gegen alle Widerstände durchfocht, sodass er im Bundestag am 23. Februar 1957 mit den Stimmen von Union und SPD gegen die FDP und den größten Teil der DP verabschiedet werden konnte. Wenn die SPD gehofft hatte, bei den Bundestagswahlen im September 1957 von ihrer Zustimmung zur Rentenreform zu profitieren, sah sie sich bitter enttäuscht. Obwohl die Sozialdemokraten durch ihre Vorschläge und durch die Kooperation beim Gesetzgebungsverfahren im Bundestag entscheidend zum Zustandekommen der Reform beigetragen hatten, schrieben die Wähler diese allein der Union gut. Weitere Wahlgeschenke für Gruppen, die der Union am Herzen lagen, kamen hinzu. Insbesondere die Senkung der Preise für Grundnahrungsmittel erwies sich als erfolgreich. Die Ausgabenexplosion war möglich, weil die Wirtschaft weiter boomte, das Sozialprodukt kräftig wuchs und die Steuereinnahmen reichlich flossen. Es wäre falsch, den Sieg der Christdemokraten lediglich mit den Wahlgeschenken zu erklären, die sie verteilt hatten. Erstens konnten sie auf unbestreitbare Erfolge in der zurückliegenden Legislaturperiode verweisen. Die Wirtschaft prosperierte, die europäische Integration machte Fortschritte und der Ausbau des Sozialstaates konnte sich sehen lassen. Zweitens hatten CDU und CSU im Vergleich mit den anderen Parteien wieder den professionellsten Wahlkampf geführt. Ihr Slogan »Keine Experimente« traf den Nerv der Zeit. Adenauers böser Bemerkung »Ein Wahlsieg der Sozialdemokraten führe zum Untergang Deutschlands« wurde eher Glauben geschenkt als der sozialdemokratischen Warnung, ein Erfolg der Union bedeute dauernde Einparteienherrschaft, Teuerung und Inflation, endgültige Spaltung unseres Vaterlands, Atombomben und Atomtod. Die erneute Wahlniederlage traf die SPD, ähnlich wie die FDP, als herbe Enttäuschung. Beide Parteien machten sich in der Folgezeit daran, ihren Kurs zu überprüfen und nach neuen Wegen zum Erfolg zu suchen. Als Konsequenz aus der Wahlniederlage trieb Ollenhauer die Arbeit an dem neuen Grundsatzprogramm voran. Den Reformern innerhalb der SPD war es recht, dass die Programmkommission anfangs nur mühsam vorankam. Sie fürchteten, programmatische Festlegungen würden der Partei bei künftigen Entscheidungen die Hände binden und wollten sich lieber auf kurzfristige Aktionsprogramme verlassen. Nach dem Stuttgarter Parteitag belebte sich jedoch die Programmdiskussion in den verschiedenen Gliederungen der Partei, sodass bis zum Herbst 1959 ein Entwurf erarbeitet werden konnte. Dieser wurde einem für November nach Bad Godesberg einberufenen Sonderparteitag zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Godesberger Programm versetzte die SPD in die Lage, neue Wählerschichten, etwa aus ihr bisher fernstehenden katholischen Kreisen, zu gewinnen und sich von einer Klassen- zu einer Volkspartei zu entwickeln, die zwar weiter in der Arbeiterschaft verwurzelt war, aber auch von anderen Schichten als wählbare Alternative zur Union angesehen wurde. 1961 ging die CDU als Favoritin in den Bundeswahlkampf. Da sich die FDP auf ein Bündnis mit der Union festgelegt hatte, bestand kaum ein Zweifel, welche Parteien Regierungsverantwortung übernehmen würden. Die Meinungsumfragen, die lange Zeit Brandt und die SPD vorn gesehen hatten, wiesen seit dem Frühjahr 1961 einen komfortablen Vorsprung für die Unionsparteien aus. Das änderte sich mit dem Bau der Berliner Mauer. Auf einmal stand die Auseinandersetzung im Schatten einer weltpolitischen Krise. Und die sorgfältig auf pragmatische Reformen und das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung ausgerichteten Wahlkampfstrategien aller Parteien gerieten aus den Fugen. Adenauer sah es als seine wichtigste Aufgabe an, nicht zur Eskalation beizutragen. Er kommentierte die Ereignisse in Berlin zurückhaltend und vermied es, in den Tagen nach dem Mauerbau in die Stadt zu reisen. Ende August hatten sich die Umfragewerte aus der ersten Jahreshälfte ins Gegenteil verkehrt. Die SPD mit 46%, während sich nur 35% für die CDU aussprachen. 3/4 der Befragten fanden, Brandt habe sich in der Mauerkrise richtig verhalten. Adenauers Handlungsweise hielt fast die Hälfte für falsch. Die CDU konnte sich jedoch bis Mitte September wieder konsolidieren, wenn sie auch die absolute Mehrheit verlor und nur noch 45,2% der Stimmen erreichte. Unter diesen Umständen erwies sich die Bildung einer Regierung als langwierig und kompliziert. Die Liberalen hatten sich auf ein Bündnis mit der CDU-CSU ohne Adenauer festgelegt und favorisierten Erhard als Kanzler, den sie fast als einen der ihren betrachteten. Adenauer seinerseits dachte nicht daran, das Kanzleramt aufzugeben, schon gar nicht zugunsten des ungeliebten Wirtschaftsministers. Stattdessen setzte er die FDP unter Druck, indem er nicht nur mit ihr Verhandlungen führte, sondern auch mit der SPD, die mit dem Hinweis auf die nationale Krisenlage nach dem Mauerbau im Sinne ihres Gemeinsamkeitskurses die Bildung einer Allparteienregierung anbot. Nach fast 2 Monaten gelang es dem Kanzler auf diese Weise, die Freien Demokraten zum Einlenken zu bewegen. Sie traten noch einmal einer von ihm geführten Bundesregierung bei. Das böse Wort von der Umfallerpartei machte die Runde und haftete der FDP seitdem an. Noch unangenehmer für Adenauer war es, dass er sich bereit erklären musste, vor Ablauf der Legislaturperiode zurückzutreten. Schon knapp nach einem Jahr entlud sich der Zündstoff, der in der ungeliebten Koalition angelegt war, in einer gewaltigen Explosion, der Spiegelkrise vom Herbst 1962. Das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel hatte schon seit geraumer Zeit die Karriere von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß mit kritischen, vor persönlichen Verunglimpfungen nicht zurückschreckenden Artikeln begleitet. Es prangerte den unverhohlenen, angeblich auf das Kanzleramt zielenden Ehrgeiz des Ministers ebenso an, wie seine Kontakte zu zwielichtigen Geschäftsleuten und seine Pläne für eine Atombewaffnung der Bundeswehr. In seiner Ausgabe vom 10. Oktober 1962 publizierte der Spiegel einen Artikel, in dem schwerwiegende Mängel in der Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr aufgelistet wurden und erneut Strauß Atombewaffnungspläne kritisiert. Das Material, auf dem der Artikel beruhte, war derart detailliert, dass man in der Umgebung des Ministers mutmaßte, dem Verfasser müssten vertrauliche Dokumente zugänglich gemacht worden sein, was den Tatbestand des Landesverrats erfülle. Die Bundesanwaltschaft begann mit Ermittlungen, die am 26. Oktober zur nächtlichen Durchsuchung der Redaktionsräume in Hamburg und Bonn sowie zur Verhaftung des Herausgebers Rudolf Augstein und anderer Spiegel-Mitarbeiter führten. Auch wenn er nach der Spiegelkrise noch ein knappes Jahr Kanzler blieb, war seit dem Herbst 1962 das Ende der Ära Adenauer abzusehen. 2 Ziele verfolgte Adenauer während der letzten 10 Monate, die ihm als Kanzler blieben: die Aussöhnung mit Frankreich zu vollenden und Erhard als seinen Nachfolger zu verhindern. Während ihm das erste zumindest in Teilen gelang, scheiterte er beim zweiten. Nach der Unterzeichnung des deutsch-französischen Vertrages erlitten die Christdemokraten bei Landtagswahlen in Berlin und Rheinland-Pfalz im Februar und März Stimmenverluste, die man nicht zuletzt auf die innenpolitischen Turbulenzen, das verfehlte Krisenmanagement nach dem Mauerbau und die ungeklärte Frage der Kanzlernachfolge zurückführte. Die Union drängte, die Nachfolgefrage möglichst rasch zu klären. Sowohl die CDU-CSU als auch die FDP-Fraktion im Bundestag favorisierten Erhard. Am 23. April bestimmte ihn die Bundestagsfraktion von CDU und CSU zum Kandidaten für Adenauers Nachfolge. Am 15. Oktober trat Adenauer nach über 14 Jahren als Regierungschef zurück, nicht ohne zuvor eine ausgedehnte Abschiedsreise durch die Bundesrepublik sowie 2 letzte Staatsbesuche in Paris und Rom unternommen zu haben. In seiner Abschiedsrede in einer Feierstunde des Bundestages erinnerte er an die gelungene Westintegration und an die Aufbauleistung während seiner Kanzlerschaft. Adenauer ging, nicht frohen Herzens, wie er selbst bei seinem Abschiedsempfang in der Bonner Beethovenhalle bemerkte. Es war ein Abgang wider Willen und ohne Zuversicht in das Kommende. Nicht nur um die Eignung seines Nachfolgers sorgte sich der Altkanzler. Die ganze Richtung passte ihm nicht. Der christliche Geist, aus dem sich seine Politik stets gespeist hatte, sei in die Defensive geraten, fand er. Liberalismus und Materialismus prägten die neue Zeit, nicht nur auf der Linken, sondern bis in die Union hinein. Erhard spreche zwar von einer Politik der Mitte, die Ära, die er einleite, werde jedoch liberal geprägt sein. Es war nicht nur die Bitterkeit des gegen seinen Willen aufs Altenteil geschobenen, die aus diesen Worten sprach. Der scheidende Kanzler hatte sich ein Gespür für gesellschaftliche Veränderungen bewahrt. Anfang der 60er Jahre war die Bundesrepublik in ein Übergangsstadium eingetreten, in dem sich altbekannte Gewissheiten allmählich auflösten. In der Parteienlandschaft fanden tektonische Verschiebungen statt, die alte Koalitionen brüchig werden ließen und neue Bündnisse ermöglichten. Überkommene Moralvorstellungen und Verhaltensmuster verschwanden. Sie wurden durch neue Werte, Wünsche und Visionen ersetzt. Im Oktober 1963 hörte nicht nur die Kanzlerschaft Adenauers auf, auch die innen- und außenpolitischen Konstellationen, die sozialen Kräfte und ideellen Strömungen, auf denen sie beruht hatte, waren an ihr Ende gelangt.